dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön einen Keulen. Talk Power granted. Ja, hallo und herzlich willkommen zur großen Jahresrückblick-Show des Beanstalk. Heute mal in noch ungewohnterer Besetzung, als wir letzte Woche schon hatten. Wir sind nämlich alle da, also das ganze Team. Alle 20 Leute. Genau, unsere ganze Expertise in einen Beanstalk gepresst quasi. Ich versuche es einfach mal von oben nach unten durchzugehen, damit ich niemanden vergesse. Lukas habt ihr gerade schon gehört. Hi. Ja, hallöchen. Die Mona ist auch wieder da. Hallo. Der Flo ist wieder da. Hallo. Und wie letzte Woche auch mit dem Lukas zusammen, der Stefan. Hi. Juhu, ich bin nicht der Letztgenannte. Das nur wegen dem Bindestrich vor dem Z. Ja, genau. Ja, wir wollen uns heute so ein bisschen nicht mit tagesaktuellen Themen beschäftigen, sondern vielleicht erstmal einen Rückblick geben, wie bisher der Beanstalk gelaufen ist und dann uns mit dem letzten Jahr der Bohnen etwas intensiver beschäftigen. Ich sag das jetzt so schnell, aber ich glaube, wenn wir dann gleich auf die Uhr gucken werden mit 5 Leuten, könnte eine sehr lange Folge werden, also seid diesmal vorgewarnt. Mhm. Nicht wie beim letzten Mal, wo wir gesagt haben, das wird eine kurze Folge und dann trotzdem 1,5 Stunden gebraucht haben. Wir haben die Hälfte gefasst. Trotzdem die Hälfte vergessen. Ja. Wollen wir noch die Kategorie, was habt ihr zuletzt gesehen, reinnehmen oder aus Zeitgründen darauf verzichten? Ach doch. Von mir aus können wir es machen. Du? Gut. Dann, was habt ihr zuletzt gesehen? Lukas, fang du doch mal an. Ich überlege gerade, was genau das letzte war, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, was ich am ersten Weihnachtsfeiertag schnell nachgeholt habe, ist das One-on-One mit dem Weihnachtsmann, aka Nils Bohmhoff, und das war großartig. Mist, das wollte ich auch sagen. Muss ich mir was Neues suchen. Ja, warte, ich kann auch überlegen, was ich wirklich zuletzt gesehen habe, aber das weiß ich halt nicht so genau. Ich fand das 101 eigentlich ganz cool. Es war super witzig und so, aber ich glaube, wenn es jetzt regelmäßig kommt, könnte ich da ein paar Probleme mitbekommen. Ich fand das mit der halben Stunde sehr gut und... Ja, aber meinst du nicht, das nutze ich ein bisschen ab, wenn jetzt einfach 4 hintereinander produziert werden oder so? Ja, gut, wenn es bei 4 bleibt, dann ist es ja okay. Aber also klar, wenn man jetzt 10, 20 Dinger damit macht, dann wird es irgendwann seinen Stellenwert verlieren. Aber ich fand das schon, also jetzt mit dem Weihnachtsmann und dann kommt es ja jetzt noch mit dem Jahr 2016. Ich glaube, das... 2017. Ach, mit dem neuen Jahr. Genau. Ah, okay. Gut, ich hätte ein mörderisches 2016 hätte Nils bestimmt auch gut verkörpern können. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich muss aber sagen, mir war es persönlich ein bisschen zu lang. Also ich habe mich dann gegen Ende ein bisschen gelangweilt bei dem Weihnachtsmann One-on-One. Ja, aber es geht doch auch gerade darum, so ein paar Witze zu überziehen und so ein paar, immer nach Rudolf zu schreien und dergleichen. Also ich fand, die halbe Stunde war gut. Also klar, man kann das auch 20 Minuten runterkürzen, aber ich habe mich da keineswegs gelangweilt. Jetzt fällt mir allerdings ein, was ich tatsächlich wieder gesehen habe. Als allerletztes ist es ein uraltes Prison Architect Let's Play mit Denzel. Ach, das muss in den Senderstartwochen gewesen sein, weil mitten im Let's Play kommen auch 2 Leute aus Flensburg einfach rein und bringen Pizza und Bier mit. Also, ja, das habe ich zufällig gesehen, weil ich mir Prison Architect gekauft habe, aber hey, nein, das war halt das Letzte. Bei mir war es umgedreht. Ich habe das Let's Play gesehen und mir dann Prison Architect gekauft. Ich habe es im Humble Bundle gekauft. Okay. Aber das ist ja nicht der Prison Architect Podcast, sondern der Beans. Nachdem wir letzte Woche den Star Trek Podcast hatten, aber den ihr nicht gehört habt, der kommt noch, versprochen. Oh Gott. Nach dem Eduard Laser Unboxing. Oh Mann. Also nie. Also kurz nach Ping of Pong. Ja. Und Beans Castle. Oh, ja. Was im Gegensatz zu Ping of Pong ja ein echt cooles Format wäre. Aber, naja, gut, dann können wir später noch spekulieren. Die Rocket Miners oder Minecraft generell kommt, glaube ich, hier beim Beanstalk nicht so gut weg. Wirklich. Die Idee schon, nur nicht die Umsetzung. Ich fand das One-on-One irgendwie ein bisschen drüber. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so sein muss, aber teilweise die Witze, es war jetzt nicht so unbedingt mein Humor. Was genau hattest du von Nils Bohmhoff erwartet? Ich glaube, du beziehst dich jetzt gerade auf diese AIDS-Anspielung, ja, oder? die im Forum ja auch ein bisschen kritisiert wurde. Ach, das fand ich eigentlich ganz lustig, ehrlich gesagt. Ja, ich bin nicht verwundert. Weiß nicht, also. Ich fand am lustigsten mit dem Ihr Kinderlein Komet. Ja, das ist halt alles. Naja, also ich habe genau das bekommen, was ich mir erhofft hatte, und es war großartig. Na gut. Was habe ich zuerst gesehen? Format war. Also ich habe gestern mal in dem Livestream FF15 geschaut mit Gregor, mit seiner tollen Perücke. Aber das konnte ich mir dann nur so ein paar, weiß ich nicht, ich habe eine Viertelstunde oder so geschaut. Und dann ging es einfach nicht, weil er das Spiel irgendwie nicht, also teilweise hatte ich das Gefühl, hat das Spiel irgendwie nicht richtig verstanden oder halt so ein paar Features von dem Spiel. Und das ging mir dann irgendwie auf die Nerven. Und dann habe ich beim Kochen habe ich mir das Almost Daily angehört. Ihr Kinderlein Comments. Mit Gino, Eddie und Johnny. Genau. Wer ist jetzt noch? Stefan, du hast noch nichts gesagt, oder? Ja, ich habe als letztes komplett gesehen, das Moin Moin mit Lars, wo er über seine Erlebnisse in Thailand bei dem Tsunami erzählt hat. War Lars mal von der anderen Seite zu sehen, sehr interessant, und er hat auch schön erzählt. Zwar hier und da auch wieder seine leicht makabren Witze eingebracht, aber gehört zu Lars dazu, und er hat auch erzählt, dass er auch wegen diesem Erlebnis seinen Humor nicht verloren hat oder teilweise sogar ja dadurch gelernt hat, vieles mit Humor zu nehmen, weil das Leben und überhaupt alles schnell vorbei sein kann. War ein bisschen ernster, aber durchaus sehr sehenswert. Ich habe übrigens auch noch nichts gesagt, wollte ich nur kurz ändern. Ich wollte auch sagen, du hast Floro jetzt sehr elegant übergangen. Ja, wir müssen die Reihenfolge mal ein bisschen aufmischen, ein bisschen abwechseln. Ja, ist bestimmt, okay. Ist bestimmt auch irgendein Bingo-Feld. Flo wird übergangen. Oder was? Das glaube ich nicht. Das ist noch nie passiert. Genau. Außer wenn du nicht anwesend warst zum Start. Ja, aber das ist ja auch bösartig liebelohnig gewesen. Ach, Quatsch. Ich weiß, ich möchte noch jemand, ich wollte jetzt eigentlich Stefan nicht die Redezeit klauen. Also ich war fertig. Ich habe das mal Moin nicht gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt nicht wirklich was sagen. Ich auch noch nicht, leider. Gut. Also ich habe zuletzt gesehen Game Plus Daily von gerade eben. Also es ist ja gerade Mittwoch, der 28. Also die nächste Jahresvorschau. Nicht ganz bis zu Ende, aber so bis 20 Minuten vor Ende habe ich es geguckt. Ja, war ganz witzig, wie Gregor und Wirt Ilias mit Wortwitzen zur Weißglut gebracht haben. Der hat sich jedes Mal in die Stirn gefasst. Die haben nur gemeint, du bist noch nicht lange genug hier. Irgendwann fängst du auch an. Ich glaube, in einer der nächsten Folgen, wenn wir ein bisschen über das Tagesprogramm sprechen, muss ich auch noch Ilias sehr, sehr groß loben für das, was er so in der letzten Zeit vor der Kamera geleistet hat. Finde ich nämlich insbesondere, wenn man sich Nachspiele anguckt, ziemlich gut. Ja, der ist cool, aber gut. Ich meine, wir wollen den Zeitrahmen nicht springen. Man könnte jetzt zum Abschluss des Ganzen nochmal kurz halt so ein Fazit für das Weihnachtsprogramm oder das Festtagsprogramm ziehen. Also ich finde es schon ziemlich bemerkenswert, und wie wir auch in der letzten Folge ja festgehalten haben, eine Steigerung um 2000% oder was du gesagt hast, Max, ist schon schön. Wir verpassen gerade ein sicherlich spannendes Beans on Rice. Das stimmt. Das ist schon viel Tolles dabei. Wobei ich weiß nicht, ob ich noch nicht so richtig alles mitbekomme, aber ich habe eher so das Gefühl, also ich habe mal nachgeholt, ich habe jetzt am Montag oder Dienstag, nee, wann war das? Ich glaube Montag habe ich dann mal nachgeholt, was ich alles so verpasst hatte. Und ja, ich glaube in 2 Stunden war ich fertig. Also das war jetzt auch nicht so viel. Wobei die ganzen Formate, die regulär unter der Woche laufen, außer die Live-Formate, wurden ja alle vorproduziert und ist auch alles gekommen jetzt. Ja, also ausgefallen ist effektiv recht wenig. Genau. Die Woche hat natürlich noch nicht so richtig angefangen gehabt, das muss man fairerweise dazu sagen. Und das war halt das, was sie über die Feiertage gesendet hatten, nehme ich an. Genau, und wenn du jetzt halt guckst, in den Wochenplan für diese Woche ist halt ab 18 Uhr alles komplett mit Premieren besetzt, die ganze Woche über. Und das ist schon nicht schlecht. Und halt gerade mit dem Jahresrückblick, dem nächsten One on One und dann am Sonntag der ersten Ausgabe des neuen Beef, ist da schon viel tolles Zeug bei. Ist dann das natürlich aber auch immer ein bisschen die Frage, aber das ist dann natürlich mein persönliches Problem, wie viel davon mich jetzt interessiert. Also Beef ist zum Beispiel nicht so meins, da bin ich eher bei Max. Aber es macht ja auch Sinn, also aus der Sicht der Bohnen, jetzt haben die Leute wahrscheinlich zwischen den Jahren viel Freizeit, weil sie Urlaub haben, oder viele zumindest. Achso, ja, tut mir leid, dass der Hund jetzt piepst, das wird jetzt leider mal so hingenommen werden müssen. Kannst du einfach auf den Schoß nehmen und ein bisschen kraulen. Also der Hund, der nimmt sich auf meinen Schoß. dann kam ich leider nicht mehr ins Mikrofon, wenn der Hund auf meinem Schoß ist. Was wollte ich sagen? Achso, ja, genau, dass viele Leute einfach viel Zeit haben und wenn dann auch viel Neues läuft, dann ja, lädt es ja auch rein, dann auch im Livestream die Sachen zu schauen, anstatt sie dann per VOD nachzuholen. Also, ja. Also ich habe nicht so viel von dem Weihnachtsprogramm bisher gesehen. Ich habe mir gedacht, ich schaue erst mal rein, was so besonders ist. Also Spiele mit Schmerz habe ich geguckt, was ziemlich geil war. Nachspiel, ja, das war Nachspiel und 101, glaube ich. Sonst bisher von dem Weihnachtsprogramm leider noch nicht so viel. Hast du Last Guardian selber gespielt? Nee. Also ich muss sagen, ich habe jetzt im Moment nicht so viel, oder also ich hätte theoretisch natürlich die Zeit, den ganzen Tag irgendwie den Stream zu gucken. Aber jetzt die Woche mir noch nicht so viel Zeit dafür genommen. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, ach, das will ich gerne gucken. Also wie heute jetzt das Game Plus Daily, da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut und Montag natürlich auch. Aber das ist natürlich auch was ja theoretisch jede Woche kommt. Von daher, ja, aber ist ja trotzdem Teil des Weihnachtsprogramms. Und heute hätte ich mit Sicherheit auch Beans and Rice wieder geguckt, wenn wir jetzt nicht die Aufnahme hätten. Mhm. Und morgen mit Sicherheit auch Kino Plus. Also das sind so Sachen, die bei mir auf jeden Fall auf dem Zettel stehen. Und natürlich Bundesliga habe ich natürlich auch geguckt am Montag. Ja, leider ist auch das Rudelgucken dann heute dementsprechend ausgefallen wegen unserer Aufnahme. Doch, naja. Immer dieser Beanstalk. Also ich freue mich schon auf das Montagsmaler-Weihnachts-Special morgen. Kino Plus den zweiten Teil. Und halt nochmal den Jahresrückblick am Freitag. Und ja, das und natürlich ja Beef, aber das ist eh außer Frage. Achso, ja, und leider habe ich es gestern nicht schauen können, aber The Walking Dead, die neue Staffel, also von dem Telltale Adventure, spielt ja, glaube ich, Simon jetzt wieder bei After Dark. Da freue ich mich auch schon drauf. Also, ich weiß nicht, für mich ist das Weihnachtsprogramm auf jeden Fall was. Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, vor allen Dingen im Vergleich zu letztem Jahr, ist es sehr, sehr gut, was da abgeliefert wird. Auch wenn man natürlich die letzten zwei Wochen gemerkt hat, dass die durch das Vorproduzieren ein bisschen das aktuelle Programm gelitten hat. Aber ich denke mal, dass das war nötig. Und wenn man zumacht, dann muss man auch so ein Programm über die Tage bieten, wo wahrscheinlich die meisten Leute theoretisch einschalten können. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen. Man hätte ja eher anfangen können mit den Vorproduktionen. Ja gut, aber Rocket Beans, hallo. Ja, und dann außerdem sind sie dann zum Teil halt auch wirklich komplett unaktuell. Also ist ja schon einiges bei, was auch aktuellen Bezug braucht. Also man hätte dann eher darüber nachdenken können, das ein oder andere Let's Play so ein bisschen rauszulassen oder das ein oder andere, was halt normalerweise im Programm an der Stelle läuft, hätte man vielleicht nicht machen können. Vielleicht hätte man es dann auch so ein paar Knaller reduzieren müssen, aber nee, es ist schon ein tolles Programm. Gut, dann würde ich sagen, Lukas, deine Stunde zu scheinen. Aua. das tat weh. Ja, wir wollen so ein bisschen monatsweise durch das Jahr 2016, das vergangene Bohnenjahr, gehen. Und ich habe da mal so ein paar Punkte aus jedem Monat rausgegriffen und ein paar werden uns vielleicht so komisch vorkommen. Ach ja, das war ja noch dieses Jahr. Manche werden vielleicht auch völlig vergessen sein. Und ja, fangen wir mal mit dem Januar 2016 an. Da war zuerst ein kleines Event, Beans vs. Doom. Dann gab es den Geburtstag, das einjährige 24/7 Livestream-Jubiläum. Dann waren die Beans auf der Dreamhack. Und dann als Randnotiz gab es noch die Premiere eines schönen kleinen Formats namens Photoshopped, was dann hinterher in, wie heißt es jetzt, umbenannt wurde? Creative Clash. Creative Clash, genau. Danke, das war mir entfallen. Ja, das ist so im Januar passiert. Also, wenn ich ehrlich bin, ich kann mich jetzt eigentlich nur noch groß an den Geburtstag erinnern. Nicht mal 100 Jahre. Den kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, weil Lukas eben sagte, 24 Stunden Livestream. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was damals war. Genau. Nein, das war das habe ich gesagt, das ist der Geburtstag des 24/7 Senders. So, der einjährige Geburtstag, da war kein 24-Livestream. Nein. Kann mich trotzdem nicht erinnern. Ich auch nicht, das ist irgendwie gerade so. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es schön in dem Bonjour-Studio, also in dem alten Bonjour-Setting, in dem gemütlichen stattfand und dann noch ein kleiner Thron aufgebaut war, wo dann nochmal Miriam und andere Mitarbeiter nochmal in den Vordergrund gerückt werden, die normalerweise hinter der Kulisse stattfanden. Jetzt. Und es war eine sehr lustige Sache. Ja, erinnere mich. Über die Beans of the Dreamhack hatten wir irgendwie in einer der letzten Folgen schon mal gesprochen, wo irgendwie Budi da irgendwie was gekocht hat. Ja, live. Das ist auch das Einzige, was hängen geblieben ist. Ja, also das ist, glaube ich, auch so der einzige Ausschnitt von Beans of the Dreamhack, den ich noch parat habe. Ja, ich muss mich da raushalten, weil ich kann mich irgendwie an nichts mehr erinnern aus dem Monat. Und ich glaube auch, dass ich 3 von den 4 genannten Sachen nicht gesehen habe. Also ich glaube, Doom interessiert mich halt nicht und ja, Dreamhack interessiert mich auch nicht. Und Creative Clash, also Creative Clash finde ich ganz cool, habe ich aber erst eine Folge gesehen und mit Sicherheit nicht diese, die damals gelaufen ist. Sind aber alle, Flo hat's nicht gesehen, Bingo-Felder schon voll, ne? Ja, ich glaube schon. Aber wenn ich mich jetzt gerade so zurückerinnere, gerade an das Doom, das war schon meiner Meinung nach eins der besseren Beans Versus. Ja, also das glaube ich gerne. Also bloß, es ist halt irgendwie sinnlos, wenn mich das Spiel nicht interessiert. Ja gut, aber ich meine, könnt ihr euch noch an das, naja, in meinen Augen sehr, sehr schlechte Beans vs. Donkey Kong erinnern? Aber also spielt das sogar noch? Nee, boah, aber das liegt halt daran, dass mich das Spiel nicht interessiert. Aber 24 Stunden Skyrim hast du auch gesehen, oder? Ja, natürlich, aber auch nicht komplett, das war mir irgendwann zu viel. Aber das habe ich zumindest versucht zu gucken. Und das war auch hast du quasi mittendrin das Interesse verloren? Nee, ich habe irgendwann unterbrechen müssen, weil es ja so ewig lang geht und habe dann einfach nicht wieder angefangen, weiter zu gucken. Aber das waren so 6-7 Stunden, sagen wir es mal so. Gut. Also ich kann mich überhaupt nicht, also ich habe Beans vs. Doom nicht geschaut. Ich habe zwar ein paar von den anderen Beans vs. gesehen, aber das nicht, also ich kann dazu leider nichts sagen. Aber generell, ja, okay, Geburtstag kann ich mich so dunkel erinnern. Und Creative Clash, also es ist ja doch ein recht unterhaltsames Format, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man da jetzt sagen wird. Ja, erste Folge, schön. Schön, dass es dich gibt, Creative Clash, keine Ahnung. Willkommen zum Demenz-Talk. Stefan, ja, Stefan, rette uns, sag irgendwas. Der ist ja noch älter, was soll denn da jetzt noch werden? Frechheit. Das war jetzt auch nicht der geilste Monat, von daher. Es war nicht der geilste Monat. Dann machen wir ganz schnell mit dem Februar weiter, oder? Wolltest du nichts mehr sagen, Stefan? Nee, ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich an den Geburtstag nicht erinnere. Okay. Doom Versus habe ich auch mal kurz reingeschaut. Erinnerst du dich denn an deinen Geburtstag, Mann? Erinnere mich noch an meinen. An meinen erinnere ich mich, das ist erst 6 Wochen her. Ah, gut. Alles Gute nachträglich. Danke, danke. Ja, gut. Dann machen wir doch einfach direkt mit dem Februar weiter. Da steht ein bisschen mehr auf dem Zettel, auch wenn jetzt da keine Riesenknaller bei sind. Zum einen feierte das Format Weekly Wahnsinn Premiere. Juhu. Es gab ein Street Fighter 5 Turnier. Buh. Das sehr schnell wieder abgesetzte Smartphone feierte Premiere. Der wunderbare Welthit Wombo. Ach ja. Ah, ja. Erblickte das Licht der Welt im Rahmen von Framjammen. World of Tanks, es wurde ein Manöver veranstaltet unter Leitung von Dennis Richtarski und dann waren da noch die Oscars, zu dem es einen Oscast gab, mit Gästen, ich glaube unter anderem Steven Gätjen und Ralf Kühnisch. Ja, das war der Februar. Gut, ich habe nicht zu viel versprochen, also der Februar war deutlich besser als der Januar. Ja, wobei so viel ist da jetzt bei mir auch nicht hängen geblieben, aber so zumindest kamen jetzt ein paar Aha-Momente wieder sozusagen wieder hoch. Aber an Wombo erinnern wir uns doch alle noch. Natürlich, wobei ich nicht wusste, ich wusste gar nicht, wo das entstanden ist, aber ich kenne natürlich den Song. Ach doch, da sind sie doch alle bei dem Musikgeschäft reingegangen. Thoman. Ja, Thoman, so. Bekommen wir jetzt Werbegeld. Kaufen Sie da, das ist sehr gut. Gesponsert. Ja, sind sie beim Thoman rein und haben da die Musikinstrumente ausprobieren dürfen und haben sich dann alles so zusammengesucht, um dort dann zu jammen, fremd zu jammen und dann einen Song zu schreiben und zu produzieren. Und das damals nicht im Rahmen von Bonjour? Oder war das ein eigenes Eigentlich nee, Max, was machst du da? Ich? Das ist bei Mona im Hintergrund. Oder das ist bei Mona. War bei Mona, okay. Ich bin unschuldig. Irgendwas hackt da den Hund kaputt. Also, irgendwas klappert da dauernd. Ja, das ist mein Freund, der spielt gerade Doom. Achso, okay. Ja, tut mir leid. Könnte alle fünf Minuten bitte noch so einen Krankenwagen vorbeifahren? Freund versus Doom, aha. Ja, Boyfriend versus Doom. Wo waren wir jetzt? Ja, sorry. Ich überlege auch. Ob dieses Fremdschämen, war das ein eigenes Format oder lief das bei Bonjour? Ich hatte das als Bonjour Mats, also lange Bonjour Mats in Erinnerung abgespeichert. Bonjour Mats, genau. Das erklärt, warum ich es nicht gesehen habe. Weil dich Bonjour nicht interessiert. Richtig. Das stimmt ja eigentlich zu. Also Bonjour hat mich ja anfangs interessiert, aber es hat mich irgendwann verloren und das war zu dem Zeitpunkt schon geschehen. Ich fand das richtig cool, dass sie den Song gemacht haben. Aber wie alle Songs wurde es dann übertrieben, ihn ins Programm einzubauen, sodass das, glaube ich, jeden irgendwann einfach genervt hat, so wie jeden Hit, den man im Radio irgendwie zum 100. Mal hört. Aber an sich ist es eigentlich ein cooler Song. Hat sich der Hund mal geschüttelt. Okay. Vielleicht sollten wir die Zuhörer die Geräusche erraten lassen. Ja, das ist so wie am Radio. So, was ist dieses Geräusch? Rufen Sie jetzt an. Ja, aber ich mag das generell bei Musikvideos nicht, wenn zwischendrin die Musik aufhört und dann irgendwie gelabert wird oder die Musik weg ist. Und das hat mich auch bei dem Bombo-Musikvideo irgendwie genervt, dass dann irgendwie dieses Solo von Micha irgendwie war. Ja, das ist aber meine Band oder irgendwie sowas. Das nervt mich auch immer, muss ich auch zugeben. Und also ich hätte mir gewünscht, dass man es das ein bisschen mehr vielleicht abgewechselt hätte, weil ich habe irgendwann nur noch Wombo auf dem Sender gehört und die haben ja auch noch andere Songs, die sie hätten spielen können. Dann wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen mit dem Überhören des Liedes. Gibt es denn zu den anderen Punkten auch noch Meinungen? Ja, natürlich. Also den Oscars habe ich natürlich verfolgt, allerdings immer ohne Ton, weil ich den eigentlichen Oscar-Livestream sozusagen mit Ton anhatte dabei. Find's aber trotzdem cool, dass sie das machen. Freue mich drauf, dass es hoffentlich auch dann im nächsten Jahr wieder machen. Ja. Und das ist natürlich auch immer was. Ich setze mich dann gerne mit ein paar Leuten zusammen, mach die Nacht durch und tippe mit denen zusammen sozusagen auf das, was dann bei den Oscars verliehen wird. Den Oscars habe ich auch gesehen. Allerdings habe ich es genau andersrum gemacht wie Florian. Ich habe den Ton von den Boden laufen lassen und den vom Stream ausgehabt. Fand es auch sehr schön, auch top besetzt mit Steven und Ralf und wer auch sonst noch alles da war, waren da wieder einige Leute am Start. Allerdings hat mir der Oscars 2015 von der Stimmung her irgendwie besser gefallen. Ich hatte dieses Jahr das Gefühl, dass alle von vornherein schon relativ müde waren irgendwie, aber trotzdem war es noch ziemlich gut. Ja, Eddie hat doch dann gepennt, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, Anne hat dann einen Luftballon platzen lassen. Oder was? Anne oder Kim? Ich verwechsel die beiden immer. Oh nein. Das ich glaube, peinlich. Anne war da. Anne. Ja, gut. Wolf gut. Und Kim waren nicht da. Stimmt. Gut. Stimmt, ja. Wolf und Kim. Also Besetzung. Ja, Anne macht aber auch was mit Kim, mit Wolf. Ja, verwirrend. Ja, naja, also Besetzung war natürlich gut, das stimmt. Aber zur Stimmung kann ich ja nichts sagen, weil ich den Ton aus hatte. Ich fand's gut. Ich freue mich immer über so Events und ich habe mir dieses Jahr auch wieder Urlaub genommen. Das wird auf jeden Fall geschaut. Ich habe mir gleich zwei Tage genommen. Letztes Jahr hatte ich nur einen und das war dann schon ein bisschen blöd, wenn du irgendwie Montag bis um 6 wach bist und dann sollst du am nächsten Tag um die Zeit schon wieder aufstehen. Da habe ich mir dann gedacht, ach, diesmal bist du jetzt zwei Tage gleich, da hast du einen Tag zum Erholen. Und einen zum Biorhythmus wieder in Ordnung bringen. Okay, ja, so alt bin ich noch nicht. Schaffe ich noch an einem Tag den umzustellen? Frag mich mal. Am besten einfach die Oscars gucken bis um 6 und dann zur Arbeit gehen. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ja, Weekly Wahnsinn, Smartphone, Street Fighter 5 Turnier, World of Tanks Manöver. Wen interessiert eigentlich noch World of Tanks? Dennis. Osteuropäer? Ja, genau. Das ist, glaube ich, echt sehr populär in Russland und so. Ja, Weekly Wahnsinn freue ich mich drüber, weil ich mag das Format so als kleiner Happen für zwischendurch. Ich denke, da haben wir was ganz Gutes bekommen. Und ich finde einfach das so Mini-Almost-Playly und deshalb ganz schön. Ja, ist ein guter Filler. Also ich guck's nur, weil es zwischen zwei Formaten kommt, die ich gucken will, aber also manchmal. Wenn denn Beans on Rice kommt. aber so, keine Ahnung. Also ich guck's halt, wenn ich das danach gucken will, auch. Also natürlich, also. Aber also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, deswegen einzuschalten. Trotzdem ist es ganz cool, dass es das gibt. Auch kann man sich schon ab und zu auch mal so auf On Demand, finde ich, mal so kurz angucken, weil das halt echt kurz ist. und dann hat man das so schnell mal geschaut. Das soll ja sowas ähnliches sein wie Super Competition Club. Auch wenn es überhaupt... Prost! Das war ich. es ist kein Bier. Nein. Als kleiner Disclaimer nochmal. Ich trinke wir hatten ja nicht. Zusatz. Wir hatten ja angekündigt, dass gegessen werden kann während dieser Spezialfolge. Und getrunken. Ja, das ist ein Rockstar Energy Drink. Ich trinke hier doch keinen Alkohol. Wir bekommen kein Geld von dem. Noch nicht. Ja, genau, noch nicht. Wir müssen es so lange machen, bis wir Geld kriegen. Das war eine Raketenbrause. Kauft Raketenbrause. Genau. Oder nicht, wenn ihr laktoseintolerant seid. Irgendwas wollte ich jetzt sagen und der Flo hat mich jetzt unterbrochen. Es tut mir sehr leid. Bingo. Du warst bei Weekly Wahnsinn. Ich war da schon mal zu Gast. Oder? Nein, darüber zu sprechen. Du wolltest bestimmt was zu Smarter Phone sagen. Nein, du wolltest eigentlich gerade. Ich habe keine Ahnung. Es war ein Format, in dem Steffen und Budi irgendwas für Smartphones gebastelt haben. Es war so semi-gut. Okay, ja, deshalb gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Du wolltest eigentlich auch nie gesehen. Sagen, glaube ich, dass du auch findest, dass es, weil es so kurz ist, dass man Weekly Wahnsinn auch mal so on demand gucken kann. Ja, aber also manchmal sind die Spiele einfach total blöd. Manchmal sind sie unterhaltsam. Also ich könnte auch ohne Weekly Wahnsinn leben, aber es ist auch so ganz mal ganz nett. Es gibt schlechteren Fremdcontent. Das ist kein Fremdcontent. Das ist Standard-Content. Ja, okay. Ich habe ja in den letzten Ausgaben schon mal irgendwann gefragt. Ich weiß immer noch nicht, warum Julia in dem Format ist. Ja, die ist halt Eye-Candy. Ich gehe davon aus, dass Jägermeister eine Frau als Präsenter haben wollte. Gehe ich auch davon aus. Eben keine von den Boden. Hm, okay. Ja, den Mehrwert sehe ich nicht. Naja. Die Quotenfrau. Wird sie wenigstens vernünftig mitspielen? In jedem Spiel, aber... Macht sie mittlerweile, glaube ich, oder? Ja. Naja. Aber sie ist meistens ziemlich schlecht. Das stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Hat die schon mal gewonnen? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht alle Folgen gesehen. Naja. Wollen wir mal zum März übergehen? Ja. Gehen wir knallhart zum März über, weil da war doch schon einiges los, kann man fast sagen. Und das in kurzer Folge. Zuerst gab es nur ein kleines Almost Playly Rebranding. Almost Playly als eigenständiges Format. Dann kam die Seriously Show auf RBTV. Wenn ich dir das sage, wird das bestimmt stimmen. Nein, natürlich alles ohne Gewehr, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das dieses Jahr im März war. Die Seriously Show kam auf RBTV. Dann kam das große Beans on Ice Event und die Bonjour Live Extravaganza im Abstand von nur wenigen Tagen. Und Nerdquiz 2.0 feierte Premiere und dann gab es auch noch ein Final Fantasy Event. Ein Pickepacke voller März. Ja, also ich glaub, das ich ist alles ja eigentlich gesehen. Alles gut. Ich war erstaunt, dass Beans on Ice erst im März kam. Gefühlt hätte ich es viel früher eingeschätzt als Januar oder Februar. Na, ich hätte vor allen Dingen, ich habe gar nicht gewusst, dass das jetzt dieses Jahr war. Ich habe gedacht, das wäre schon letztes Jahr gewesen. Von uns war keiner da, oder? Nein? Nee. Mhm. Aber ich möchte das nochmal hervorheben, um meinem Ruf entgegenzuwirken. Ich glaube, ich habe alles davon gesehen. Wow, du hast Almost Playly gesehen. Klasse. Und die Seriously Show. Das ist übrigens ein guter Punkt, dass nicht wieder über uns gemeckert wird, weil wir sie eiskalt übergangen haben. Sie kommt ja im neuen Programmplan 2017 wieder. Ich glaube, ja, am gut. Samstag. Nicht gut, Seriously ist cool. Ja, freut mich auch. Ich glaube, das liegt Lars auch ein bisschen besser. Also dies Unterhaltende als, weiß ich nicht, nur verantwortlicher Redakteur zu sein. Naja, er macht sich doch eigentlich auch ganz gut als Chat-Duell-Moderator. Ja, eben. Also ich glaube, vor der Kamera liegt ihm besser als hinter der Kamera. Ja. Siehe, Flicks de Klicks. Ja, oder auch die letzten Folgen Bonjour, wo er mit Eddie moderiert hat. Wobei er ja bei unseren Pottwichteln ganz schön mies mitgekommen ist. Oh mein Gott. Habt ihr das alles gehört? Ich hab's gehört, aber ist schon wieder her. Was haben die ja nochmal gesagt? Ja, die haben also, doch Lars komplett runter, also quasi, Lars ist komplett, also ich habe das Gefühl, die haben ihn komplett falsch verstanden und haben alles ernst genommen, was er in dieser Sendung sagt. Ich fand sehr unsympathisch bei verflixte Klicks und sie haben gleich wieder ausgeschaltet und, also weil er sie genervt hat und die Kommentare von ihm, wenn so, ja, so pseudo-ironisch irgendwie frauenfeindliches irgendwie in Ironie verpackt oder in Sarkasmus verpackt oder wie auch immer. Und dass es gar nicht geht. Ja, weil man dazu auch sagen muss, dass verflixte Klicks für jemand Außenstehenden auch ganz schwieriges Format ist, um als erstes was von Bohnen zu sehen. Ja, was für die jüngere Zielgruppe. Sie kannten ja Florentin schon und haben es, glaube ich, deswegen geguckt. Ja. Ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute innerhalb des RBTV-Kosmos verflixte Klicks nicht verstanden haben, bis sie das erste Mal gesehen haben. Also, was gibt's denn da zu verstehen? Ja, ich glaube, viele Leute verstehen das Format nicht so ganz irgendwie, bis sie es mal tatsächlich gesehen haben. Ich glaube, die verstehen die Leute eher nicht. Ja, möglich. Ja, Eis war super cool. Lustig. Ja, das beste Rocket Beans Event bisher, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich auch das aufwendigste. Ja, also würde ich fast so unterschreiben. Ja, war cool. Fast. Ja, ich überlege halt die ganze Zeit, fällt mir irgendein anderes, aber eigentlich, nee, es ist auf jeden Fall das beste Event gewesen. Ja, da war so viel Mühe drin. Also ich meine, die haben sich ja Paarungen, sich Choreografien ausgedacht, dafür musste trainiert werden. Es gab Kostüme, Juroren, dann haben sie ja noch dieses Eishockeyspiel ohne Schutz gehabt, wo sich alle irgendwie wehgetan haben. Also ich fand es auch sehr unterhaltsam und können sie gerne wieder nächstes Jahr machen. Ja, würde ich mich auch drüber freuen. Ich glaube aber, also ich weiß nicht, ob die Bohnen das wiederholen werden. Ob sich der Aufwand für die gelohnt hat. Wahrscheinlich eher nicht. Sonderspende. Nee, also auf zur Beans on Ice 2017 Sonderspende. Ich glaube, Eddie hat ja schon ganz kurz danach gesagt, dass es quasi so ein Nullsummenspiel war. Also dass allein der Aufwand mit der großen Anzeigetafel, also mit der großen Videoleinwand und dergleichen, dass alles, was an Geld reinkam, komplett wieder aufgefressen hat. Ja, vor allen Dingen, was mir jetzt noch so auffällt bei dem ganzen Ding, also wenn ihr jetzt mal Beispiel habt an so einem Eis, da fällt mir einfach mal auf, ich gucke mir bei den Bohnen Sachen an, die ich im richtigen Fernsehen nie geguckt hätte. Also Eiskunstlauf und Kochshows, keine Ahnung. Ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Ja, da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, über den wir auch schon jetzt bei der letzten Ausgabe gesprochen haben, von wegen, dass es halt nicht darum geht, was die Inhalte wirklich sind, sondern es immer noch eigentlich um die Personen vor der Kamera geht und diesen Haufen. Aber wie gesagt, das ist auch nochmal eine Diskussion. Wo man ja dann wieder zu dem Problem käme, dass man eben wieder diese Bubble hat, dass der Mann nicht rauskommt. Ja. Aber okay, das ist... Außer man hat Fans von sehr trashigem Eiskunstlauf. Ja. Gibt es sowas sonst irgendwo? Nein. Ja, Bonjour Live war natürlich dann binnen ein bisschen peinlich. Einer Woche. Ja. Aber auch nicht schlecht. Also ich habe es ja in der Gruppe geguckt, dadurch war es dann auch, habe ich da viele positive Erinnerungen dran. Aber ja, also die Show selber, ich kann mich noch erinnern, wie es losging und Hannes da auf der Bühne performte. Und es kam, also wir haben das halt dort in der Bar geguckt, in dieser Studentenbar. Es kommt jemand rein, der Rocket Beans nicht kennt, kommt jemand rein, guckt, ach du Scheiße, und geht wieder raus. Ja, das war nicht so. Also nach Beans on Ice war ich echt sehr, sehr euphorisch, was das Extravaganza anging. Aber ich bin da auch leider irgendwie durchweg enttäuscht worden. Also nicht nur dieser bescheuerte Zauberer, sorry, aber das war einfach weder lustig schlecht. Noch... Ja, das war einfach nur schlecht, wirklich. Und ich war irgendwie so traurig auch, dass Tim jetzt quasi weg ist, aber ich fand den Abschied war irgendwie nicht würdig. Ich hatte das irgendwie, also Abschied auf Zeit, klar, wie wir jetzt wissen, aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass er wirklich dann eher so in einem Talk verabschiedet worden wäre, als dann fand es halt einfach nicht schön. Ich wusste die ganze Zeit nicht, wegen diesem doofen Zauber, ist das jetzt ein Witz, dass Tim geht, oder ist das ernst gemeint? Das ging mir wirklich ganz genauso. Ich habe auch dann die ganze Zeit noch gemeint, auch zu den anderen, das ist bestimmt nur ein Gag und so, weil das kam wirklich nicht so richtig ernst rüber. Und ich fand es auch war vielleicht auch so ein bisschen verleumdet mit dabei, dass man sich dachte, nee, der darf nicht gehen. Ich fand, also Tim war damals eigentlich noch einer meiner Lieblinge von den Leuten, die man so vor der Kamera manchmal sieht. Ja, aber mich wundert auch ehrlich gesagt, dass er jetzt schon wieder da ist. Sollte das nicht ein Jahr lang gehen, dass er weg ist? Ich denke, das Anfangs, hat sich dann ja wahrscheinlich einfach so ergeben. Vielleicht das Studium ja nicht geschafft. Das ist ja eigentlich eine Einstellungs-, wie war's? Also man muss ja eigentlich ein abgebrochenes Studium haben, um dort zu arbeiten. Ja. Und auf dem Kiez unterwegs sein. Ja. Tim war ja dann auch wegen Weekly Wahnsinn immer wieder in Hamburg. Da ist ja der Kontakt nie abgebrochen und dann beim Game 2, dann kam wahrscheinlich auch eins wieder zum anderen. Ja. Ja, diese bei der Bonjour Extravaganza fällt mir positiv die Mats ein, wo sie die Shirts oder das Merchandise persönlich überbracht haben. Ja, das war in der Folge? Ach, das ich glaube schon. Okay, da ja war sogar ein Teil unseres Intros raus. Das stimmt. Ich das muss mit dem Kisten mit dem Bagger. Genau. Genau. Ja, also doch, das war ja zumindest positiv zu erwähnen. Also ich fand stimmt, die das stimmt sehr schön. Eine der das besten Matzen, ja, die ich jemals gesehen habe. Das war eine richtig schöne Late-Nights-Matz irgendwie, finde ich. Hm? Ohne das Thema jetzt wieder aufgreifen zu wollen. Genau, das hat echt so ein Feeling gehabt, wenn Eddie und Nils mal wieder auf Tour sind. Auf der Pornomesse vor Joko und Klaas und allen anderen. Zum Beispiel, genau. Aber gut. Wir schwelgen schon wieder in Erinnerungen. Der Late Nights Podcast kommt auch bald. Versprochen. Direkt, wenn hier das Unboxing durch ist und was wolltest du noch machen? Ich habe im Wichtel-Thread auch noch angekündigt, dass ich von Digimon Lebt dein Traum einsinge. Okay. Nachdem ich Eduard Laser geunboxed habe. Alles klar. Was haben wir denn im März? Ach ja, Nerdquiz, zweite Staffel ist gestartet. Juhu. Ja. Yay. Ja, das stimmt. Das cool. Die bisher beste Staffel, meiner Meinung nach. Na, vor allen Dingen auch, also wenn man sich noch erinnert, wie die erste Staffel aussah, also vom Studio her, ein Riesensprung und einfach echt cool gemacht. Also ja, weil da muss ich jetzt mal in die Nostalgiekiste greifen und sagen, dass das Nerdquiz mit schöner Trant als Spielleiter und in Teams damals tatsächlich noch gegeneinander schon das beste Nerdquiz überhaupt war und wahrscheinlich eine der besten Sachen, die zu Game One Zeiten damals überhaupt produziert wurden. Aber da schwelgen wir natürlich auch in Erinnerung. Ja, gut, ich sag mal so, da ist eben das erste Problem schon, dass Trant nicht mehr dabei ist. Ja gut, es ist ja nicht so, als könnte man den Mann dafür nicht einladen. Also jetzt nichts gegen Gregor, es ist Gregors Format und Gregor macht das gut und alles schön und gut, aber es ist ja nicht so, dass Trant nicht um die Ecke im Inside PlayStation Studio säße, wenn man ihn bräuchte. Was mir jetzt gerade noch ein, wo wir bei Trant, Moment, ganz kurz, was waren das jetzt? Ach, das war, glaube ich, Game 2, ne? Die vorletzte Folge. Da, ich habe gerade überlegt, weil was mir da jetzt im Kopf schießt mit dem, aber Looten muss doch drin sein, da habe ich so gelacht. Looten und Level. Ja. Oh gut, sorry, Stefan. Ich wollte nur sagen, dass Trant ja laut diverser Aussagen von verschiedenen Mitarbeitern nie Zeit hat für irgendwas und ihn dann für eine ganze Staffel Nerdquiz zu verpflichten, könnte wohl wirklich ein bisschen schwierig werden. Vom Unterhaltungswert fand ich das erste Nerdquiz mit Trant auch besser, aber mir ist halt, was ich halt an Gregors Nerdquiz einfach mag, ist, ich rate halt gerne selbst mit und die Fragen bei Trant waren halt einfach so schwer, dass man sie nur in der Gruppe beantworten kann. Ja, und ich finde, bei Gregor ist halt einfach dieses Mitraten gegeben, weil man auch alleine viele Fragen weiß. Ja, aber ich fand gerade dieses Ding mit den Gruppen hat überhaupt erst viel komödiantischen Aspekt mit sich gebracht und es war besser geschnitten, interessanter geschnitten und. Ja, aber komm, ich bitte dich, ey, dieses Nerdquiz, die Staffel hat uns diesen wunderbaren Avatar-Moment beschert von Schröck. Und einen neuen Nerdking. Das war so schön, aber ich hasse diesen Film ab jetzt noch mehr, als ich vorher nicht mochten. Scheiß Avatar. Nein, und wie er dann überhaupt nichts gegen Nerds, ist überhaupt nichts gegen Nerdquiz, aber jetzt möchte ich doch nicht mal nostalgisch sein dürfen. Und wie er dann einfach die Frage, also die Schluss, also wo er eigentlich 10.000 Punkte für verdient gehabt hätte, wo er dann einfach hier von welche drei Filme und er redet es, ohne die Frage zu Ende zu hören. Ach ja, genau, stimmt. Die bilden zusammen die Cornetto-Trilogie. Nee, aber auf jeden Fall, also mit Schröck haben wir einen würdigen Sieger, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, ja. Ich würde mich auch freuen, wenn das beim Nerdquiz in der dritten Staffel vielleicht wieder mit Teams wäre. Also man kann das ja auch immer wieder ein bisschen durch. Ich fürchte, das wird nicht passieren, aber lassen wir uns überraschen. Ich fände es als Special mal ganz cool. So 3 Leute, also 9 Leute, 3 Teams oder so. Das fände ich ganz schön, aber generell, halt wie gesagt, für mich als ja, Teilzeit-Nerd gefällt mir das aktuelle Nerdquiz besser, weil ich da auch noch ein paar Fragen weiß. Ja, würde ich mich anschließen. Bei dem mit Drand, ich habe, glaube ich, 2 Fragen beantworten können oder so von allen. Sonst. Das war halt immer ein bisschen schade, aber unterhaltungsmäßig klar, nichts dann auszusetzen. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass, oder wir wollen alle Nerdquiz zurückhaben, egal in welcher Form. Ja, wäre jetzt wieder Zeit, nachdem Chatwell sich so ein bisschen abgenutzt hat. Es ist ja auch im neuen Sendeplan drin. Allerdings nur 1 Stunde, wobei ich mir das beim Nerdquiz gut vorstellen kann, dass es auch in 1 Stunde funktioniert. Da ist es ja dann einfach nur so, dass man im Prinzip weniger Fragen schafft. Und das ist ja bei dem Format nicht so schlimm. Aber sie hatten auch was zu Gregors Zeitplan gesagt. Und war da nicht rauszuhören, dass das vor März wahrscheinlich nicht kommen wird? Ja, das wird ja, die haben ja generell gesagt, dass dieser Plan nur so nach und nach umgesetzt werden kann. Lief denn die letzte Staffel Nerdquiz länger als 1 Stunde? War das nicht 1,5 noch? Ich bin nicht sicher. Okay, muss ich jetzt spontan auch sagen. Aber beim Nerdquiz bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so sicher. Das waren, glaube ich, 2 Pausen, also müsste 1,5 Stunden gewesen sein. Okay. Ich bin mir aber, ist jetzt ohne Gewehr. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist das ein Format, was jetzt nicht unbedingt an Qualität verliert, wenn man es ein bisschen kürzt. Also wenn man es jetzt nicht sagt, wenn man jetzt nicht sagt, wir machen 10 Minuten Nerdquiz, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber 1 Stunde ist da, glaube ich, okay. Wobei man da natürlich das Konzept so ein bisschen so gestalten könnte, wie das allererste Nerdquiz mit Eddie. So als Filler oder so, wo man einfach nur rumgeht, irgendwelche Nerdfragen an die Redaktion stellt und die dann so im 101-Stil quasi beantworten müssen. Der März hatte sonst nichts mehr, oder? Wollen wir ja, zum April? Das Final Fantasy Event. Ah, ja. Weil ja dieses Jahr Final Fantasy 15 rausgekommen ist. Damals ja noch in der Zukunft. Und da hatten wir auch Cosplayer da. Die fand ich irgendwie peinlich. Aber okay. Warum? Weiß ich nicht. Ich fand die irgendwie komisch, die Leute. Ja, gut, ich darf ja zu Cosplayern in dieser Community nichts mehr sagen. Deswegen müsst ihr das regeln. Du würdest ja jetzt wieder über fette Cosplayerinnen reden. Nee, keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, was ich in dem so... Ich weiß nicht. Ich kann, glaube ich, mit diesem ganzen Cosplay-Zeug nicht so richtig was... Das ist... Interessiert dich nicht. Ist okay. Nee, es ist nicht, dass es mich nicht interessiert. Es ist eher, dass ich es komisch finde. Ich auch. Naja, muss man jetzt nicht über eine Cosplay-Diskussion anfangen. Aber ich fand, sie haben ihr Cosplay gut umgesetzt und ich fand es schön, dass auch Community-Mitglieder in der Show mit dabei sein konnten. Und ja, also ich habe da eigentlich positive Erinnerungen. Das Einzige, was ich ganz schlimm fand an dem Final Fantasy Event, war das Dosenbeats mit Final Fantasy Songs und das war einfach nur schrecklich. Also das kam dann immer, glaube ich, auch mal so dazwischen den Sendungen. Das war ja auch so ein Ganztages-Event, glaube ich. Und also das konnte man sich nicht anhören. Das ja, tut mir leid, Strack, aber das war ganz schlimm. Hätte besser mal Gregor aufgelegt. Ja, Perücke. Genau. Sailor Moon? Aber so insgesamt fand ich das Event auch ganz cool, weil mich halt auch, also Final Fantasy, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, was ich bin, ob ich Fan bin, eigentlich habe ich dafür zu wenig Teile gespielt, aber ich mag dieses, das ist eigentlich so das einzige Japano-RPG, was ich wirklich viel schon, oder wo ich schon viel mit in Berührung gekommen bin und was ich eigentlich mag. Ja, deswegen hat mich das auch interessiert und hab das dann auch so ein bisschen verfolgt damals. War insgesamt ganz cool. Gab's da nicht auch ein Nerdquiz-Special dazu? Ja. Ja. Genau. Erinnere ich mich doch noch eigentlich an viele Dinge. Ja, der März war doch allgemein ein sehr guter Monat, wenn man mal so zurückblickt, finde ich. Ja, da war viel los, das stimmt. Wie sieht's denn im April aus, Lukas? Ja, im April hatten wir zum einen die Beans on Rice-Premiere. Was, glaube ich, dann halt auch aufgrund der Namensähnlichkeit zu Beans on Ice zum Formaltitel wurde. Verflixte Klicks war ebenfalls zum ersten Mal auf dem Sender zu sehen. Dann gab es das großartige und schon damals vermutlich aktiv verdrängte Event Rocket Beans TV X NBA 2K16. Oh. Als kleines Mikroformat kehrte Shit mit Schröck zurück, um, naja, einen Ersatz für den Fernsehpiep zu liefern. Das Game of Thrones Recap stand das erste Mal auf dem Sendeplan aktiv und mit freundlicher Unterstützung von RBTV Shitstorm IS können wir auch den ersten Shitstorm dieses Jahres, nämlich die Subreddit-Abschaffung beziehungsweise die Abschaffung der offiziellen Flares für das Subreddit vermelden. Ja, also vielleicht fangen wir direkt mal damit an, weil ich weiß jetzt nicht, ist ja dein Thema. Ich behaupte mal, dass das wahrscheinlich jetzt von uns keinen so wirklich richtig direkt betroffen hat. Doch. Okay, gut, nö. Max. Aber Reddit bin ich schon immer aktiv. Ja, das stimmt, aber ich weiß jetzt nicht, aber also das ist, glaube ich, genau wie bei jedem anderen Shitstorm, der entsteht in Sachen oder in Verbindung mit Rocket Beans TV mal wieder auf mangelhafte Kommunikation zurückzuführen, auf Nacht- und Nebelaktionen, die nicht angekündigt werden und dann für Verwirrung und Unmut sorgen. Ja, kann man so stehen lassen. Ich glaube, da gibt es nicht viel anderes zu sagen, oder? Nee, einfach eine unnötige Aktion, die niemand gebraucht hätte und wie man jetzt merkt, die Boden auch wahrscheinlich selbst nicht so hätten umgesetzt. Also die rudern ja wieder zurück und beachten wieder Reddit und erwähnen Reddit und so weiter. Ja, wo sich dann auch natürlich die Frage stellt, warum oder wer hat das damals überhaupt entschieden? Also warum hat man das überhaupt gemacht? Mich persönlich hat es jetzt nicht so betroffen, weil ich halt nicht im Reddit aktiv war und ich mich damals auch gefragt habe, okay, ist das jetzt wirklich so schlimm? Aber ja, klar, also kann schon verstehen, dass man sich da so ein bisschen ärgert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wollten sie einfach nur klar machen, dass eben das Forum das offizielle, ja, also der offizielle Anlaufpunkt von Seiten der Bohnen ist und nicht mehr das Reddit. Aber wie gesagt, die Abschaffung von diesen Flares einfach machen können und dann wäre der Prozess schleichender verlaufen und ohne großes Aufsehen. Also ja, das war wirklich unnötig. Und da gab es ja auch wieder dieses Problem, dass dann eben, also die Entscheidung war eigentlich durch und anstatt jetzt zu sagen, ja, sorry, haben wir schlecht kommuniziert oder was auch immer oder war vielleicht nicht die beste Idee, aber es bleibt jetzt so, hat man dann wieder gehabt, dass eben Simon noch im Reddit geschrieben hat, ja, er wollte das eigentlich gar nicht, aber ja, wurde jetzt halt so entschieden und so. Dadurch hat man ja auch immer im Prinzip noch ein bisschen mehr Brisanz reingebracht. Und wegen, ja, die Bohnen wollten das selber nicht oder Simon wollte es selber nicht und jetzt wurde er hier gezwungen oder sonst was. Ja, okay, aber müssen wir vielleicht auch nicht mehr allzu sehr aufwärmen. Ja, wir erinnern uns noch dran. Damit sind wir über das eigentliche Programm, nämlich die Beans and Rice Premiere, verflixte Klicks, dieses tolle NBA 2K16 Event, ja. Shit und das GOT Recap. Also, da möchte ich gerne mir verflixte Klicks gleich mal rauspicken, weil das ist natürlich ein super Format und ich gucke das sehr gern. Und schön, dass es das auf den Sender geschafft hat. Ja, also es ist auch eins meiner absoluten Lieblingsformate. Da versuche ich, keine Folge zu verpassen, auch wenn es auf einem Freitag dann eventuell mal mit Sozialleben kollidiert. Gucke ich tatsächlich auch gerne sonst mit einem Freund zusammen, der ansonsten nicht so viel Rocket Beans TV schaut und wir tippen abwechselnd. Das ist ein super geiles Format und Florentin und Lars sind da at its best, wie man so schön sagt. Außerdem haben wir doch letzte Woche schon festgestellt, dass das soziale Leben jetzt auf den Montag begrenzt werden muss. Genau. Da würde ich aber wieder. Okay, du kannst den Rest der Woche was machen. Nein, Donnerstag nicht. Ja, zum NBA-Event. Das war doch das, was sogar extern in München oder so produziert wurde. Habe ich verpasst. Oder wo sie dann zu Ralf rübergeschaltet haben nach München oder so. Ach, da erinnere ich mich an, ich habe mich jetzt nicht an irgendwas. Ich weiß es nicht. Also ich habe es auf jeden Fall, also ich weiß, dass es die erste Sache ist, oder an die ich mich erinnern kann, die ich aktiv einfach nicht geguckt habe, ganz bewusst. Nee, aber also ich möchte behaupten, das mit Ralf, das war, glaube ich, bei FIFA irgendwas. Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall habe ich das NBA-Event jetzt auch nicht so prägend in Erinnerung. War da irgendjemand zu Gast, an den man sich erinnert? Stimmt, irgendein Basketballspieler, oder? Irgendwelche Basketballspieler, die niemand kannte und also außer Leute, die sich wahrscheinlich sehr stark mit Basketball interessieren. wahrscheinlich. Und irgendein Rapper. Also ich habe immer noch von diesem Teaser-Trailer von, ich glaube, Anja hat ihn gesprochen oder sowas verfolgt, dass da irgendwelche Sachen. Stimmt, also, ich erinnere mich an den Trailer so ein bisschen, ja. Stimmt. Ja. Und da habe ich dann bewusst das erste Mal mich dazu entschlossen, ein Format einfach nicht zu gucken. Ja, war auch nicht meins. Ja. Außerdem, ja, wie gesagt, Beans on Rice, ansonsten noch ein zweites schönes Format, was da Premiere gefeiert hat und Wo es, glaube ich, viele gute Momente gab. Genau. Ich habe es ja vorhin schon mal angerissen. Weiß ich nicht, also im Kochformat würde ich mir sonst nirgendwo angucken, aber bei den Bohnen ist es dann doch wieder ganz lustig. Vielleicht nochmal so einen kleinen Ausblick, kann mir nicht vorstellen, wie das in einer Stunde funktionieren soll, aber dazu später mehr. Vielleicht, also, wenn wir noch Zeit haben. Vielleicht. Nee, wir haben ja nur eine Stunde. Beanstalk zukünftig gekürzt auf eine Stunde. Ja, da müssen wir jetzt aufhören. Die Stunde haben wir nämlich voll. Gut, das war's. Dankeschön. Das war noch nicht mal das erste Halbjahr. Ja. Ja, wollen wir direkt zum Mai übergehen? Hat noch jemand Anmerkungen? Ich wollte noch kurz zu Beans on Rice sagen, dass es für mich sehr überraschend, ein sehr überraschend gutes Format ist. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ach ja, kann man sich 1-2 Folgen mal ansehen und wird schon ganz lustig werden. Aber auf Dauer ist das bestimmt dann auch, ja, nutzt sich ab, wird langweilig, was auch immer. Aber bisher noch so gut wie keine Folge gesehen, die mich wirklich dann irgendwie gelangweilt hat oder so. Also haben sie eine schöne Idee gehabt und wird auch nicht durchgesetzt, durchgeführt. Passt alles. Mona hat so wenig gesagt jetzt zu dem Monat. Ja. Also Beans on Rice schaue ich so immer mal ab und zu mit einer Folge an. Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsformat. Aber das liegt ja daran, dass ich privat sehr viele Kochsendungen schaue. Auch Koch-Competition-Shows. Und ja, da ist es halt doch bei den Rocket Beans halt so sehr amateurhaft und alles so durcheinander. Das ist mir noch ein bisschen zu chaotisch. Also kann ich jetzt sagen, was? Beans zu chaotisch? Aber ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass es halt was ist, was ich mir auch so privat viel anschaue, interessiert mich das jetzt von den Beans nicht so sehr. Ich glaube, unterhaltsam ist das Wort, das du suchst. Das ist viel unterhaltsamer als echte Kochshows. Also, ich würde sagen, unprofessioneller, chaotischer. Authentizität. Gefährlicher für den Juror. Also, es kommt, finde ich, sehr stark auf die Teilnehmer an. Also, ich hatte mir auch, was war das, dieses Thanksgiving-Special angeschaut. Das fand ich zum Beispiel sehr anstrengend anzusehen. Mit dem Gast da, der da war. Aber andere Sendungen davon waren dann wieder so unterhaltsam. Welcher Gast war denn da nochmal? Ich weiß, diese blonde Freundin von Lars. Genau. Ich weiß, oh Gott, die war Evelyn. Evelyn, ja. Die fand ich mega nervig. Nein, also ich finde, also ich wollte das jetzt nicht so undiplomatisch ausdrücken wie der Flo. Nein, Beans on Rice ist schon ganz hohe Kochkunst. Also dann muss man nochmal Andy Bardet als Juror, der dann sagte, ja, okay, das da gefällt mir besser, das ist wenigstens geschmacksneutral. Das war so herrlich. Ja, das war auch ziemlich cool beim Rudel gucken, wie alle gefeiert haben, als Andy reinkam. Ja, und wie der aussah, oh Gott. Nee, Lukas, noch besser fand ich eigentlich Colin die Woche davor, wo er irgendwie gemeint hat, ich glaube, wenn man das in einem Restaurant vorgesetzt bekommen würde, würde man sagen, der Koch hat Urlaub. Ja, wobei Colin auch sehr viel auf einmal gelabert hat. Ja, aber das fand ich, also ich finde, es gibt keinen besseren Juror für dieses Format als Colin. Ja, das stimmt. Na gut, dann müssen wir nochmal eine eigene Folge ausdiskutieren. Ja. Aber ja, sonst würde ich mir erlauben, einfach mal mit dem Mai weiterzumachen. Ich würde gerne noch was erwähnen. Nein. Doch. Das Game of Thrones Recap ist ja da auch gestartet. Das war ja wirklich ein richtig schönes Beispiel dafür, wie Community-Wünsche aktiv umgesetzt werden. Nachdem nämlich immer in Kino Plus da 10 Minuten draufgegangen sind und die Leute wieder wegen Spoilern und Gedöns rumgeweint, will ich jetzt nicht sagen, aber die Position in dem Format sich beschwert haben, haben die Beans einfach mal gedacht, ja, setzen wir uns dienstags, nachdem wir alle die Folge gesehen haben, mal zusammen und besprechen darüber. Ja, abgesehen davon, dass ich glaube, dass das zweite oder dritte Recap das Video mit den meisten Daumen nach unten auf YouTube ist, denke ich mal, dass es schon ganz gut ankommt insgesamt. Was war denn da? Warum hat das denn so viele Downvotes? Ich weiß auch nicht, weil ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Auf jeden Fall wurden irgendwelche Buchfakten durcheinander gebracht und den Leuten war das irgendwie nicht reflektiert genug und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Das war quasi so ein Mini-Shitstorm. Aber war alles im Rahmen, von daher. Also ich fand es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Ist natürlich auch eine Frage, was man erwartet. Also wenn ich jetzt dann hingehe und sage, okay, da gibt's. Also erstmal muss man ja sagen, dass halt solche Recaps wie Sand am Meer auf YouTube gibt, ja. Und mit Leuten, die sich mit den Büchern mega gut auskennen, die da jedes Detail kennen, die denen alles auffällt, die sich das tausendmal anschauen, eine und dieselbe Folge und so weiter, sich das dann alles aufschreiben und dann so aufbereiten und so weiter. Ja, bei den Beans ist es halt auch alles so ein bisschen casual, ja. Also da gibt's halt dann zwei Leute, die sich halt, also ich würde jetzt nicht sagen mega gut, aber schon ganz gut auskennen, aber dann doch halt viele Sachen verwechseln oder vielleicht auch manche nicht verstanden haben und dann haben sie es auf Englisch geschaut und dann konnten sie es nicht verstehen und so. Also es, man muss halt in, mit einer anderen Erwartungshaltung, glaube ich, daran gehen als an andere Recaps vielleicht von irgendwelchen YouTubern oder so. Also, wenn man halt jetzt so professionelle Meinungen oder wie soll man sagen, Insider-Wissen da erwartet oder so Detailwissen, das geht halt nicht. Also manche Leute, also ich weiß noch einmal, war glaube ich Simon dabei und der wusste teilweise noch nicht mal, wer Cersei Lannister ist und so. Und ich dann auch denke, okay, gut, dass er jetzt dabei ist. Also ich finde es jetzt nicht Shitstorm-würdig, aber muss man halt ein bisschen die Erwartung runterschrauben, würde ich sagen. Ist halt am Ende auch nur ein Recap zu einer Kackserie. Ey. Jetzt hört's aber auf. Also wir nehmen Shitstorm. Jetzt immer noch Bewerbungen für den dritten Podcaster an. Bitte an. Braucht mir jemand aus dem Osten für die Quote. Ja, gut, dann werfen wir doch mal einen Blick auf den Mai. Der zum einen startete mit dem Waterworld Event. Was ist was unglaublich Krasses im Mai? Ach ja, oh Gott. Oh Gott. Und es war natürlich etwas unglaublich Krasses im Mai. Oh. Ja. Vorher war aber noch Beans und Reiszahn. Ja. Dann gab es das Telekollektiv zu Game of Thrones. Dann kam etwas unglaublich Krasses im Mai, nämlich Game Plus Daily um die Ecke. Dann gab es einen kleinen Shitstorm zu exklusiven RTL 2 To You Inhalten. Und dann gab es zum Abschluss des Monats noch Spiele mit Borg. Auch ein sehr guter Monat, wie ich finde. Mhm. Ja. Also klar, der Shitstorm mit RTL 2 ist nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Das hat jetzt hat sich eigentlich alles geklärt. Ja, ist ja, RTL 2 ist ja weg vom Fenster, von daher. RTL 2 nicht, aber... Der ganze Sender wird eingeschlossen. Der ganze Sender ja, RTL 2 U, das noch so lange läuft, die verwussten da vielleicht mitten im Leben oder wie auch immer die Sendungen heißen, noch ein bisschen, aber sonst. Ja, kann man jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe übrigens gerade auf der Suche nach den meisten Dislikes, es war Folge 4 von Game of Thrones Recap, und auf Platz 2 oder das mit den zweitmeisten Dislikes ist das Social Eating mit Eddie, Blutwurst und Kippe. Aber das wurde auch mit am meisten gesehen, oder? Also war das nicht eines der meistgesehenen Social Eatings? Ja. Aber gut, lass uns wieder zum Mai kommen. Beans und Reiszahn. Super. Also einfach toll. Natürlich mit Uke auch einen Mann, der sowas, der solche Spiele gut leiten kann, da auch immer einen großen Unterhaltungswert mit reinbringt. Und also hat Spaß gemacht. Das war beim zweiten Mal in meiner Ansicht nach dann noch besser, aber das kommt ja dann später. Ja. Hoffentlich in Zukunft mehr davon. Ist auch eins meiner Lieblingsevents. Also ich liebe Beans und Reiszahn. Egal, also ich finde es auch schön, dass sie sich dann immer Gäste einladen. Also ob das jetzt was Ingo oder Nils Vogelberg. Er war nochmal zu Gast. Ich weiß nicht. Aber weil du gerade gesagt hast, könnte regelmäßiger kommen, kommt er jetzt auch regelmäßiger. Alle 6 Wochen ist, glaube ich, angekündigt. Ja, ah, Moment, cool. Moment. Ja, also ankündigen konnten sie schon immer gut. Ja, ein bisschen Hoffnung. Wo wir bei etwas unglaublich Krasses immer hier wären. Oh ja. Ups. Ja, also wenn sie damit Beans und Reiszahn gemeint hätten, dann wäre, glaube ich, die Aufregung nicht so groß gewesen. Game Plus Daily. Ja, man muss sagen, das Format hat sich sehr positiv entwickelt. Aber es war am Anfang ziemlich unkrass. Also ganz am Anfang fand ich es noch recht gut, aber es hat sich dann erstmal ziemlich negativ entwickelt, meiner Meinung nach. Ja, die ersten zwei, drei Wochen habe ich es relativ regelmäßig gesehen und war auch einigermaßen damit zufrieden. Ja, es war halt nicht etwas unglaublich Krasses im Mai. Definitionssache. Ja, okay. Die wurden halt schon irgendwie. Wobei man natürlich auch vielleicht, also ich weiß nicht, es sah halt auch am Anfang so ein bisschen so aus, als wäre es gesponsert von Chevrolet. Also ich glaube, das Problem des Formates ist fast eigentlich, dass der Trailer mit Nils viel zu gut war. Das stimmt, der war einfach nur herrlich. Der Trailer alleine... Wenn der Trailer besser ist als ein Format, dann ja. Genau, der Trailer war definitiv besser als das Format. Was war denn nochmal der Trailer? Da, wo sie alle aus dem Hubschrauber springen. Mhm. Ach ja, okay. Mhm. Nein, aber ansonsten würde ich Stefan beipflichten. Also das war eigentlich am Anfang tatsächlich ein schönes Format und so eine, naja, tägliche Games-Sendung zu haben, war halt schon, ja, nicht schlecht für die damaligen Wohnverhältnisse, würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, also bei mir kam das nicht so gut an. Aber dafür hat sich's in meiner Wahrnehmung, also in meiner persönlichen Wahrnehmung sehr, sehr gut entwickelt, also dann später natürlich erst. Ihr habt schon recht, also es wurde schon erst schlechter, weil einfach die Themen irgendwie gefehlt haben und es kam dann irgendwie, also es war einfach zu oft, es war zu lang, es war einfach zu viel Redezeit für zu wenig Themen. Ja, genau. Dazu muss man jetzt sagen, dass wir aktuell, also wir sind erst von 8 auf 4 und jetzt von 4 auf 2 Stunden pro Woche. Was ich sehr schade finde. Also ich fand das mit den 4 Stunden sehr gut bis jetzt. Aber mal gucken, wie es wird im neuen Jahr. Ja, um dann noch, also für mich so die Extreme rauszugreifen, war irgendwie Spiele mit Borg eine der unterhaltsamsten Sachen des Jahres mit dabei für meine persönlichen Empfindungen. Und ja, auf der anderen Seite das Waterworld Event. Ach ja, stimmt. Was von der Idee her hätte unglaublich gut sein können, unglaublich cool da im Innenhof und mit Musikacts und dergleichen und was einfach so, ich persönlich dann irgendwann gefühlt eingeschlafen bin dabei. War das das mit diesem Fußballspiel? Nee. Nein. Das war das, das kommt noch. Wo sie die Hauswand bemalt haben. Genau, das war dieses von Viva Con Aqua organisierte Event und da waren irgendwelche Rapper vor Ort und man hat eine Hauswand angemalt. Okay, genau. Also dieses Viva Con Aqua assoziiere ich irgendwie mit diesem Fußball. Das kam dann später, aber das war auch Viva Con Aqua, das stimmt. Aber das war irgendwie so, ich weiß nicht, ob die, haben die vorher schon kooperiert oder war das dann erst mit diesem Event, dass das irgendwie anfing mit Viva Con Aqua? Ihr könnt ja mal raten, was auf Platz 3 der Dislikes ist. Waterworld? Nee, das Chat-Duell mit Viva Con Aqua. Ach ja, stimmt ja, das war ja mit der sehr sympathischen Dame. Ich fand die gar nicht so schlimm, aber die kam irgendwie so ein bisschen auf Droge rüber. Aber nee, also Waterworld, ich hab's damals geguckt, aber ich muss dir recht geben, also es war mega langweilig. Also das war auch irgendwie so... So ein bisschen so mit der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann Booty einfach nicht mehr sehen. Der ist einfach mit seiner, alles ist fantastisch, alles ist super, alles ist, ja, eigentlich mag ich ihn oder mochte ich ihn, ich mag ihn immer noch, aber er ist irgendwie, ich sehe ihn nicht so gerne so oft vor der Kamera. Also, Flo, du haust hier irgendwie auch so einen nach dem anderen raus. Ja, Mensch, was kann ich denn? Das Bingo-Feld muss voll werden. Ich habe auch schon vieles Positives gesagt, es wird nur überhört von euch. Ich muss Flo aber auch beispringen. Ich möchte mich jetzt hier nicht hate-mäßig auf eine Person einschieben, aber ich finde manchmal bei manchen Themen ist die Einstellung von Budi irgendwie nicht so besonders zielführend. Ja. Gut, aber dafür sind wir jetzt nicht hier, um das zu diskutieren. Nee. Später dann. Noch Meinungen zum Monat Mai. Ja, ich möchte gerne noch das Telekollektiv erinnern, was meiner Meinung nach eins der besten Events in der Rocket Beans Geschichte hätte werden können. Wenn es nicht auf Twitch gesperrt wurde. Tom Blaschia? Ja, genau. Es war auch ziemlich geil, bis dann ja der Stream offline genommen wurde, weil Twitch Deutschland das wohl nicht mit Twitch USA abgesprochen hat und die dann einfach einen Copyright-Claim da drauf bekommen haben und dann kurzerhand mal beschlossen haben, den Stream offline zu nehmen. Für 10 oder 15 Minuten. Allerdings hatten die Bohnen ja noch Glück, dass es nach der Folge erst war, nicht mitten in der Folge. Ja, also, das wäre ja doof gewesen. Es war trotzdem ein geiles Event. Also Tom Velaschia war ein total sympathischer Gast. Es war cool, so einen Charakter den ich jetzt so in Game of Thrones nicht so besonders geil finde, aber mal so als Person kennenzulernen, so ein bisschen so ein paar Insider aus der Produktion von, ja, ich denke, man kann sagen, der wahrscheinlich am besten produziertesten Serie aller Zeiten zu bekommen. Weiß ich, kommt vielleicht drauf an, was man dazu zählt. Ja, reines Production Value, sag ich mal. Also da kann, glaube ich, Game of Thrones nichts das Wasser reichen. Okay. Also ich würde jetzt spontan The Grand Tour von Amazon anführen. Ja, okay, aber das ist ja eine Show. Anderes. Das ist eine Show. Ja, das gilt als Serie, aber okay, darum geht's nicht. Es gibt übrigens auch andere Serien von. Es gibt übrigens auch andere Serien von anderen Streaming-Plattformen. Ja, Tom Flash, ja, war echt ein super Gast. Also ich fand es auch super interessant. Und das war auch sowas, was ich auch Freunden empfehlen konnte zu schauen, die mit den Bohnen gar nichts zu tun haben. Weil, also die halt Game of Thrones-Fans sind. Denen habe ich das allen weitergeleitet, weil das auch so außerhalb der Rocket Beans Blase interessant ist, wenn man sich eben für Game of Thrones interessiert. Genau, das habe ich auch gemacht. Und ich finde, also ich bin ja selber kein Game of Thrones Gucker, hat man vielleicht vorhin gemerkt, aber es ist natürlich ziemlich cool, dass man sowas auf den Sender bekommt. Also dass man dann einfach so eine Folge zeigen kann und dann auch noch mit einem Schauspieler besprechen. Das war schon eigentlich ein ziemlich cooles und großes Ding. That's what she said. Ups. Ja. Also, allein, dass man die einen Tag später ausgestrahlt hat, die Folge, oder zwei Tage später, ist schon ein großes Ding gewesen, fand ich. Ja. Und ja, Telekollektiv, es gehört jetzt immer noch zu einem der wenigen Sachen, die man wirklich live gucken muss, finde ich. Neben Beards vielleicht. Ja, ist geil. Ich freue mich darauf, wenn noch mehr kommt. Wir hatten ja jetzt so ein bisschen ein paar Rückschläge mit Independence Day im November, glaube ich. Das war ein bisschen schade. Oder der kleine Shitstorm mit dem Telekollektiv für The Night Of. Gewisse Umfragen falsch gedeutet wurden. Das stimmt. Wobei ich aber sagen muss, insgesamt ist für mich Telekollektiv immer noch ein Punkt, den ich sehr positiv sehe. Weil einfach wirklich in letzter Zeit viele coole Sachen da gezeigt werden konnten. Hier, wie heißt das, der Nachtmahr kam ja dann irgendwann noch. Ich habe es ja nicht komplett sehen können, weil es zu spät kam. Aber das hat mich so angefixt, dass ich mir gesagt habe, okay, ich bestelle mir das direkt auf Blu-ray und dann gucke ich es selber nochmal. Dann leider ohne Kommentar, aber war trotzdem cool. Und auch später dann das Schläferz, was sie sogar vor der Erstausstrahlung auf Tele5 zeigen durften. Was ja nicht wirklich ein Telekollektiv war, aber so ein ganz kleines bisschen auch unter dem Banner lief. Das habe ich leider verpasst. Ja, habe ich auch nicht ganz komplett gesehen und dann aber nachgeholt. Da gab es ja auch keine Bodenbeteiligung dabei. Genau, ja, deswegen sage ich, war eigentlich kein richtiges Telekollektiv. Das gibt's ja wahrscheinlich bei Tele5 dann in der Mediathek, oder? Normalerweise gibt's das immer nur eine Woche nach Ausstrahlung. Ach so, okay. Naja, da muss ich wohl verzichten. Ja, es gibt trotzdem jede Woche ein neues Schläferz, von daher. Hab übrigens dann dadurch, das muss man vielleicht auch mal sagen, da machen die Bohnen tatsächlich relativ viel Werbung auch für andere an der Stelle, weil ich tatsächlich dadurch, also ich habe schon öfter mal von Schläferz gehört und habe öfter mal schon gedacht, ach, das müsste man eigentlich mal angucken, weil ich Kalkofe sehr mag. Aber da habe ich es dann das erste Mal gesehen und habe es dann irgendwie so ein bisschen danach öfter nochmal geguckt, weil ich es irgendwie cool fand. Ja, ist auch ein super Format. Also ich habe so Daniel der Zauberer oder so, ist schon pures Gold, was die dazu raushauen zu dem Film. Wurde ja auch von Schröckert, glaube ich, empfohlen. Man kann übrigens auch, ich glaube, es gibt sogar eine Sharknado-Schläferz-Box irgendwie mit allen drei, also damals noch drei Teilen. Ja, gut. Was war denn nochmal in dem Monat, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Ich glaube, wir haben alles, oder? Das ist bis auf, Spiele mit Borg, was ich nur kurz erwähnt habe, alles. Also ich fand das Spiele mit Borg eigentlich ganz gut. Also ich bin da eigentlich ein totaler Spiele mit Bart-Fan. Aber ich fand halt das Spiel an sich komisch. Also war natürlich mit Simon und Gregor trotzdem wieder super. Aber du fandst Gabriel Knight fandst du völlig unkomisch, oder wie? Ich sag, Gabriel Knight fandst du überhaupt nicht komisch, oder wie? Doch, aber das war so richtig schön trashig und das andere war irgendwie nur so ein bisschen, ich weiß nicht, das Spiel hat mir halt nicht so. War nur so ein bisschen trash. Ja, mit diesem Video, ich weiß nicht, war irgendwie, es war witzig, ich habe es mir auch angeschaut, aber ich fand die anderen Spiele mit Bart Teile besser und ich freue mich schon auf das neue Spiel mit Bart und ich habe mir jetzt auch das Phantasmalesia angeschaut, das jetzt am 24. auf Gregors Kanal hochgeladen wurde. Also wer das noch nicht gemacht hat und Spiele mit Bart Fan ist, schnell nachholen. Ich bin bisher kein Fan von Spiele mit Bart. Flo hat's nicht gesehen. doch, gesehen habe ich schon, aber gut, finde ich es nicht. Vielleicht hast du ja ein bisschen was im Juni gesehen, weil im Juni war noch so einiges los. So richtig einiges los. Und zwar ging das direkt am allerersten Tag los, nämlich mit dem legendären, möchte ich fast sagen, Barbecue-Special von Beans on Rice. Am 3. kam dann das eben angesprochene Fußball-Event, was auch mit Viva Con Aqua in Verbindung stand. Dann war der Webvideopreis, den die vier Bohnen moderiert haben. Dann startete die Bonjour Staffel 2. Dann gab es das EM-Studio-Format. Dann waren die Beans auf der E3. Dann gab es den Future Club 1996. Eine Matz, aber trotzdem eine, über die man vielleicht reden könnte, an Datecar. Und den Festival Sommer. Der Festival Sommer wurde ausgerufen bzw. gestartet. Ja, etwas unglaublich krasses im Juli praktisch. Oh. Warte, Bierz hast du auch gesagt, oder? Bierz habe ich jetzt nicht explizit erwähnt, aber du hast wahrscheinlich recht, dass das da auch. 23.06. glaube ich, da war doch Blauke, oder nicht? Das kann durchaus sein. Kann auch sein, dass es im Juli war. Das war, glaube ich, im Juli. Ja, das war im Juli. Okay, ja gut, dann kommen wir da gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Ja, also was war jetzt noch gleich das Erste? Mein Highlight war das. Das hatte auch mit Alkohol zu tun. Ach ja, ja, genau, genau. Ja, Gregor Jammers. Das was war man da geil. Ich glaube, ja. Jammers fasst es ganz gut zusammen. Wobei man auch nicht die wunderbare Performance von Mental und Honor unterschätzen darf, die einfach nichts gemacht, alles kaputt gemacht haben und dann ein teures Stück Fleisch auf den Grill gelegt und gewonnen haben. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Dann habe ich auch noch Zimt geschluckt und so. Ach, oh nee, was war's? War es Zimt? Irgendeine Gewürzmischung oder so. Achso, eine Gewürzmischung, ja, okay. Ich kenne tatsächlich von dieser Folge nur die Highlight-Clips. Die habe ich schon dreimal jetzt geguckt. Das war ein absolutes Highlight 2016 gewesen. Also, keine Ahnung, das Feeling, was dabei rüberkam, war einfach super geil. Also nicht nur, dass Gregor sich betrunken hat, auch wie Mental und Honor drauf waren und Alvin, der sich da richtig abgemüht hat und. Ich weiß nicht, ich habe das Problem, dass ich Mental und Honor irgendwie nicht so mag. Oh mein Gott. Oh. Das sind halt so E-Sport-Leute, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Thema. Also es wird immer schlimmer. Ja, wir machen irgendwann mal so einen Flow Origins, so wie du überhaupt den Fehler machen konntest, diese Community zu rutschen. Ja, und Late Nights war der Grund, der Hauptgrund. Wie also ich am besten am Ende von dieser Folge nochmal zusammenschneiden, jede Minute, wo Flo das würde immer alles sagt, nicht, ja, den mag ich nicht, der ist auch scheiße, die Serie ist scheiße. Hab ich nicht gesehen. Das würde alles gar nicht so schlimm rüberkommen, wenn ich es nicht immer sagen würde. Ja, genau. Merkst du was? Genau, aber es muss halt auch negative Meinungen zu Menschen und zu Shows geben. Es ist der Quotendiss oder so. Hast du denn Spiele mit Schmerz gesehen? Also ich finde, spätestens danach kann man Mental einfach nur lieben. Nee, habe ich nicht. Aber lass uns, ich will jetzt nicht hier die Zeit klauen. Also sag gerne noch was dazu, zu dem Format. Das war sehr gnädig. Weil ich wollte jetzt schon wieder zum nächsten übergehen, deswegen tut mir leid. Endlich zum Fußball. Praktisch. Ach, EM-Studio. Nein, nicht EM-Studio, sondern erstmal das Fußballspiel, was sie übertragen haben, weil ich das nämlich, das ist für mich genauso wie bei Telekollektiv, dass ich sage, es ist cool, dass sie sowas auf die Reihe bekommen haben. Ja, gut, also mit Viva Con Agua und klar, es war natürlich jetzt nur so ein Amateurspiel, mehr oder weniger, aber ja, waren ja schon ein paar Leute auch dabei, die man so kannte als Fußballfan und das hat. Also weiß ich hab's geguckt und ich fand's echt ganz cool. Insgesamt auch gut gemacht. Wenn Budi vielleicht nicht der beste Kommentator ist, aber ja, konnte man auf jeden Fall gucken. Ich fand's doof. Ich kann ein Häkchen machen, weil Mona mag kein Fußball. Also, ich habe mir da ein bisschen was davon angeschaut, aber ich fand das alles so ein bisschen belanglos. Also, ja, also wenn's, ich weiß nicht, ob jetzt Fußballfans das jetzt mega toll fanden, aber also es ist ja für einen guten Zweck. Und das finde ich auch schön, dass es dieses Viva Con Aqua irgendwie mit Beans verbandelt ist. Und wenn es denen hilft, gerne. Die haben ja auch auf dem Sender diesen Film davon gezeigt. Aber ja, für mich war das jetzt irgendwie kein Highlight des Monats oder so. War da nicht auch dieses Interview dann hinterher, wo dann irgendwie, ich glaube, Hans Sarpay da war? Oder wie die Frau La Soga oder so ist auch da und Eddie fragt. Wer? Nee, ja, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Eddie dann irgendwie, ach echt? Und dann hält er das Mikrofon zu Hans Sarpay und er, echt? Er ging so nach. Das war auf jeden Fall ein ist das? Lustiger Clip. Du Wer? Kennst Hans Sarpay nicht? Wer ist das? Ein Fußballspieler. Das ist der deutsche Chuck Norris. Genau, und der deutsche Chuck Norris. Der deutsche Chuck Norris. Der Schwarze, ja. Im Grunde macht man über ihn solche Witze, wie man über Chuck Norris macht. Genau. Ich höre den Namen zum ersten Mal. Ja, wie war es Hans Sarpay? Das L steht für Gefahr. Ja. Okay. Aber gut, offensichtlich fand das Fußballspiel hier nicht ganz so viel Anklang. Ja, ich habe mich voll über Kehl und Metzelder gefreut, aber... Ja. Ja aber die habe ich schon mal gehört. Ja, die sind auch bekannter als Fußballspieler, glaube ich. Aber was war denn noch? Weil ich das war so viel irgendwie. Ja, Videopreis, Bonjour Staffel 2, EM-Studio, E3. Und Bonjour. Also Bonjour, ja, Staffel 2. Haben wir genug zugesagt, denke ich. Sage ich dazu nur. Ist nicht, ist bei mir nicht so angekommen, die zweite Staffel. Hat eigentlich einer von uns, so als Gesamteindruck, fand jemand von uns die Staffel 2 besser als Staffel 1? Nein, ich glaube nicht. Das Studio fand ich besser. Also das alte war mir dann doch, weil es in jedem Format vorkam und so, fand ich, also auch die Kritikpunkte, die teilweise kamen, das zu dunkel oder zu steril oder so, fand ich jetzt nicht. Also ich fand es professioneller und eigentlich auch ganz schön anzusehen. Ich fand das Studio aber auch nicht so schlimm. Inhaltlich war Staffel 1 für mich auch stärker. Ich fand auch das Intro bei Staffel 2 besser. Also ich glaube, das Schlimme an Staffel 2 war nicht das Studio und auch nicht, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Schlimmste an Staffel 2 waren eher dann die Gäste, die größtenteils völlig uninteressant waren. Aber gut. Ja, vor allem interessant eigentlich, dass die Gäste gerade zum Anfang von Staffel 2 ja deutlich prominenter waren, als es die meisten Gäste in der Bonjour Staffel 1 waren, aber trotzdem die Gäste im alten Bonjour viel, viel interessanter waren, weil sie so komische Sachen gemacht haben, wie Geisterjäger zu sein oder ja. Reptilien zu haben oder was weiß ich, was da alles für lustige Kreaturen war. Einfach auch kontroverser, die Gäste. Und ja, schade, dass es da dann ja in Staffel 2 keine solche Leute mehr gab, sonst hätte ich vielleicht auch öfter geguckt. Wo ich gerade über Gäste sprecht, ich muss mal gerade erwähnen, ich glaube, das haben nicht so besonders viele Leute mitbekommen, dass jetzt in diesem angekündigten, ich nenne sie mal Podcast-Nächten bei Rocket Beans auch Hoaxilla laufen wird. Ach so, das ist ja cool. Das ist ziemlich geil, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Das ist so ein Podcast, der sich so mit Verschwörungstheorien, Urban Legends, und Hoaxes quasi auseinandersetzt. Auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal reinhören. Die beiden Hosts, Alexa und Alexander, waren ja auch schon bei Chatduell, Bonjour, Press Select und, habe ich das vergessen, noch irgendwo zu Gast, glaube ich. Daily. Sind auf jeden Fall mir persönlich schon bekannt. Moin Moin, ja stimmt, Moin Moin kann auch sein. Durch verschiedene Formate. Die beiden sind super, gerne mehr Skeptiker auf Rocket Beans. Genau. Der Videopreis fand ich, also ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ich habe ihn mir angeguckt, ja. Natürlich nur wegen den Beans. Und die haben das echt gut gemacht, also das muss man schon sagen, auch wenn es teilweise ein bisschen, ja wie sagt man, ja, strange war, aber insgesamt fand ich, haben sie das schon gut durchgeführt durch die Sendung. Gerade die Eröffnung mit dem Almost Daily Tisch war ein ziemliches Highlight für mich. Ja, bei dem Videopreis. Auf jeden Fall. Danach habe ich dann irgendwann ausgemacht, weil ein paar der YouTuber-Beiträge nicht auszuhalten waren, aber die Eröffnung war ziemlich gut. Es haben immer die gewonnen, wo ich dachte, oh nee, so gefühlt. Hat Finn nicht was gewonnen? Ja, aber den finde ich ja auch nicht so erstaunlich. Aber komm, das ist doch, da bin ich hier jetzt ja nicht der Einzige, oder? Nein. Also ich finde Klimas dann super. Ja, das wissen wir. Du warst ja auch schon da. Du bist ja quasi Einwohner. Aber also bei mir liegt es auch daran, dass ich seinen Kanal gar nicht so kenne. Also ich habe ihn jetzt nur durch die Bohnen kennengelernt. Also durch dieses Klimansland und so weiter. Aber also es ist jetzt auch nicht der schlimmste Mensch der Welt oder so. Aber beim Webvideopreis habe ich dann gemerkt, dass ja, also ich in diesem ganzen YouTube-Kosmos auf jeden Fall nicht so drin bin. Mhm. Also ich schaue sonst auch keine anderen YouTuber so regelmäßig. Also die Rocket Beans sind da das Einzige auf YouTube, so abgesehen von irgendwelchen anderen random Shows und Videos und so. Aber da waren, also das war wirklich was, fand ich, eher für die jüngere Zielgruppe. Na, ich fand, die Beans haben es gut gemacht. Ich fand es aber eigentlich am interessantesten, dann hinterher noch so diese Almost Dailies und sowas darüber zu hören, wie es halt so hinter den Kulissen war. Ja, ich fand es zum Beispiel, ich fand gut, dass das Behind, glaube ich, da was gewonnen hat. Das fand ich ganz gut, weil den Kanal finde ich auch insgesamt noch ziemlich cool. David Hein ist halt auch ein sympathischer Typ. Zumindest mir. Ich glaube, der ist auch relativ kontrovers, glaube ich. Und aber ansonsten, der Großteil der Kategorien da, also ich meine, wenn irgendwo Simon Unger auftaucht, da kann ich nur mit den Augen rollen. Aber gut. Der kann halt longboarden oder so. Ich kenne ihn nicht. Ja, besser nur, dass er longboardet. Ja. Longboards sind wrongboards, wie Jan Böhmermann sagen würde. Ja, was gab es denn noch in dem Monat? Viel, EM-Studio zum Beispiel. Okay, was gibt's noch in dem Monat? Da gab es noch die kleine Videospiel- oder Entertainment-Messe E3. Ja. Ich möchte aber zum EM-Studio noch was sagen. Ich auch. Bitte? Dürfen wir? Sein muss. Da wurde nämlich was eingeführt, was mir... Ach, verdammt, jetzt nimmt er mir das weg. Da wurde nämlich was... Nein, dann nimm du das jetzt ein Format. Nein, sag du, es ist egal. Und da wurde nämlich was eingeführt, was vorher immer so ein großer Kritikpunkt bei Bundesliga war von mir, nämlich, dass man Taktikbesprechungen mal in einer vernünftigen Art und Weise präsentiert und bespricht vor allen Dingen auch ja etwas tiefer gehen. Ja, und der gute Tobi ist dann nämlich auf die Idee gekommen, oder keine Ahnung, ob das seine Idee war, dafür ein Tablet zu benutzen mit einer App, die das alles sehr, sehr anschaulich dargestellt hat. Und gerade bei den Länderspielen fand ich das immer so als... Ich glaube, es war Gunnars Idee. Ja, auf jeden Fall war die Umsetzung einfach super. Also das hat mir eigentlich genau vorher gefehlt und ist ja jetzt auch manchmal noch fester Teil von Bundesliga. Ja, also, schade, dass keine Zeit mehr dafür bleibt, aber... Anderes Thema. Nee, ist auf jeden Fall super. Ich freue mich darüber. Ich habe mir sowas gewünscht und die haben das gut umgesetzt. Ja, ohne diese Neuerung hätte man auch nicht diesen schönen Moment in einer der letzten Folgen gehabt, wo Tobi seine Penistaktik erklärt. Stimmt, genau. Ich erinnere mich. Ja, aber um auf das EM-Studio zurückzukommen, eins meiner Highlights war, als Ede, warum auch immer, früher aus der Folge rausgehen muss, dann versucht, mit einem rumliegenden Fußball einen schlechten Trick zu machen und dann das Wasserglas umschießt. Oder, ey, Ralf, hast du da bei uns noch nie was gerissen? Das fand ich auch gut. Wo er irgendwie erzählt hat, dass er sich mal am Band gerissen hat oder so. Ja. Nein, aber um jetzt Mona nicht unnötig zu strapazieren. E3, Future Club, Undead Car, Festival Sommer. Oh Gott, Undead Car. Das war ja einfach nur Fremdscham pur. Also es war unterhaltsam, aber teilweise konnte ich da echt nicht hingucken. Ja, ich habe auch tatsächlich so zwischen den Fingern so. Ja, genau so ein Gefühl war das auch bei mir. Das ist halt Lynch. Ja, das stimmt. Also es ist irgendwie so diese typische Andreas. Aber warum die sich auch so selber quälen? Also das verstehe ich manchmal nicht. Aber dass sie da überhaupt Leute gefunden haben, die da mitgemacht haben, also Frauen, das hat mich schon gewundert. Das eine war ja die Freundin von Robin. Robin, ja. Ach, das war seine Freundin. Ja. Warum war die denn dann dabei? Weil Lukas gerade wieder Insider-Informationen ausgeklammert hat. Ich glaube, das war Zufall, oder? Also, ich habe es irgendwie so mitbekommen, dass das wohl Zufall war. Ja, das war mehr oder minder Zufall tatsächlich, ja. Aber sie war ja eigentlich dann schon vergeben. Ja, ja. Das war ja egal für die Show. Ja, das ist, war ja. Wie, das ist egal. Ja, für die Show ist das ziemlich egal. Wir haben doch eh später erfahren, die Frauen nehmen immer den Mann mit dem mehr Followern. Hat Andreas doch gesagt. Ah. Mona, sag da mal was zu. Wie viele Follower? Nicht mehr auf Twitter. Wie viele Follower hat denn dein Freund? Null. Ich weiß nicht, ob das jetzt was über mich aussagt. Nee. Ich fand Andrejka witzig. Und ich fand auch schön, ich habe mich jetzt beim Best of Beans Jahresrückblick 2016 nochmal gefreut, dass auch ein kleiner Schnipsel aus Andrejka noch seinen Weg da reingefunden hat. Ja. Ich möchte das jetzt nicht zitieren. Ich will nicht sagen, von wem dieser kleine Schnipsel war. Wow. Wow. Haben wir noch was im Juni? Ja, E3, verdammt nochmal. Fand ich doof, habe ich nicht geguckt. Ja. Da wurde doch was geklaut. Ach ja. Equipment. Nicht Hashtag Equipment. Sonderspende wurde da doch erfunden. Vor allem die Sonderbrille. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht nur das Equipment, sondern auch diese unglaublich teure Sonnenbrille. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Nee, also E3, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir kurz, habt ihr irgendwas gesehen auf der E3, wo ihr gesagt habt, Mensch, cool, dass das kommt. Eddie im Whirlpool. Ja, das war gut, ja, das stimmt. Ja, Mona, erzähl mehr. Ich weiß nicht, ich fand, ich finde es schön, dass sie halt zu diesen Events hinfahren. Im E3 habe ich mir auch angeschaut, aber teilweise hat man echt nur das Gefühl, die fahren dahin, um da irgendwie zu chillen. Und irgendwie, was war das? Burger zu essen. Und ihr Equipment klauen zu lassen. Ja, also ich glaube, das war jetzt nicht geplant. Man weiß es nicht. Aber wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, fällt mir jetzt gar nicht ein, was so bei E3, bei der E3 so Tolles passiert ist. Also so spielmäßig. Breath of the Wild, The Legend of Zelda. Ja, Zelda. Death Stranding, glaube ich noch. Ja, das halt diese ganzen Trailer. Aber das sind halt so diese Announcements, wo ich bei denen ich finde, dass man jetzt nicht unbedingt vor Ort dabei sein muss. Ja, gut. Das kann man sich auch zu Hause angucken. Ja, gut fand ich noch Krogmann immer, also in den Pausen, mit seinen, wobei es waren nicht die Pausen, war glaube ich immer so eher Intro und Outro, so vor und nach der Werbung, wo er ein bisschen rumgetrommelt hat, fand ich ziemlich cool. Ja, ist halt eine Kleinigkeit. Haben sie ja dann bei der Gamescom auch gemacht manchmal. Ja, na, da hat er aber ein ganzes Set, glaube ich, gehabt und nicht nur dieses kleine. Ja, das kann sein. Also ich erinnere mich jetzt nicht mehr an so viel, außer dass, warte mal, Eddie ist doch einmal eingeschlafen, oder? Eddie schläft immer ein. Wer? meine ich mich zu erinnern. Das aber Simon hat auch mal, nee, das war Gamescom. Ja, das war ja Absicht, er hat ja einfach da geschlafen auf der Couch. Ja, stimmt. Nee, also keine Ahnung, ich... aus dem Haus fand ich lustig, das auf dem Messen habe ich mir nicht angeguckt, weil ja mich halt so Gaming-Gedöns nicht interessiert. Also ich habe mir die ganzen Konferenzen habe ich mir dort angeguckt auf dem Sender, also wenn ich konnte, wenn sie zu einer Zeit kamen, wo ich gucken konnte. Aber es kam jetzt wirklich nicht so viel Überraschendes, total Krasses, wo man jetzt sagen muss, hat mich jetzt super interessiert. Lustig war, als Eddie seine Badehose ausgezogen hat. Also, okay. Und dann war es kleiner Schnipsel. Kleiner Schnipsel. Wo sich Dennis noch... Nee, warte mal, war es Dennis, der es ausgezogen hat? Genau, Dennis war es. Ja. Und Eddie hat sich kaputt gelacht. So rum war es. Habe ich jetzt schon wieder Lügen verbreitet. Möchte jetzt noch irgendjemand was zu diesem fantastischen, überragenden, phänomenalen Festival-Sommer sagen? Ja. Nein. Ich enthalte mich. Ich sag nur etwas unglaublich Krasses im Juni. Ich kann mich aber noch dran erinnern, wir haben ja auch, ich glaube, vom Beanstalk, unsere erste Folge kam, glaube ich, am 31.07. Wir hatten ja vorher schon mal Testaufnahmen gemacht. Und ich meine, in der ersten oder in der zweiten dann auch über den Festivalsommer gesprochen. Und wir waren alle, glaube ich, damals schon nicht so begeistert von der Idee und haben an der Umsetzung gezweifelt, beziehungsweise am Interesse der Leute. Also, ihr habt es hier zuerst gehört, obwohl ihr es nicht gehört habt. Beanstalk sind immer die Ersten, die haten. Ja, was, also jetzt mal ganz im Ernst, was haben sich die Brunnen darunter vorgestellt? Ja, was hat sich Anja darunter vorgestellt? Ja, was hätte das optimale Szenario für die sein können, wie der Festivalsommer verläuft? Also, dass Leute sich dafür interessieren. Aber was haben die denn an Content überhaupt geboten, außer Moin Moins? Das kam halt irgendwie eher so rüber wie, ja, wir haben ein paar Leute haben halt Bock auf die Festivals, ja, zu fahren, richtig, und wir nehmen die Kamera mit. Ja. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für dieses Format. Ich finde, das gute Schlusswort in der Todesstoß war dann dieses Reeperbahn-Festival. Ja. Was einfach unerträglich war. Also. Naja. Ich habe mir keines was ist da von diesen passiert. Das Reeperbahn-Festival, bei dem sie aus einer Kneipe übertragen haben, in der dänischer Tag war, wo dann nur dänische Bands gespielt haben, Lars ab und zu interviewt, also die Bands interviewt hat, und das war's. Das Beste an dem ganzen Tag war im Prinzip der Periscope-Stream nachher von Krogmann war's, glaube ich, oder von Max, wo sie hinten die Technik am Abbauen waren, aber das war sowas von langweilig. Das ist, glaube ich, das erste Mal während einer Live-Sendung die Zuschauerzahl unter 2000 gedroppt oder so. Ja, wen wundert's? Na gut, ich glaube, wir sind uns alle einigermaßen einig, was den Festivalsommer angeht. Das war denn noch im Juli? Halbzeit nach fast 2 Stunden. Genau. Deswegen machen wir jetzt auch mal mit dem Juli weiter, und der hat auch nur 3 Punkte, zumindest habe ich ihn Blauke stehen. Ja, Blauke war da auch, aka Beards 3. Ansonsten hatten wir noch die Premiere des Formates Ranked und Social Eating. Ja, weiß ich nicht. Social Eating fand ich eigentlich ganz cool, so mal als Experiment für ein paar Folgen. Reicht jetzt auch erstmal. Kann man vielleicht irgendwann nochmal machen. Ja. Social Eating mit Dean. Ja, das brauchen wir nicht nochmal. Obwohl ich sagen muss, also der Hund ist ganz gut trainiert, aber. Ich fand die ersten Folgen eigentlich noch mit am besten. Also, weil die Leute da auch wirklich gesprochen haben, was erzählt haben, irgendwelche Storys parat hatten zu dem Essen und so weiter. Weniger reden, mehr essen. Ja, und dann kam das plötzlich auf so, ja, die Leute wollen euch essen sehen. Und redet nicht so viel, da habe ich nur so gedacht, hä? Wer sagt das bitte? Und es waren dann wahrscheinlich irgendwie so 2 Leute im Chat, die das irgendwie... Ja, also sagen wir mal so, mit Gregors Folge war es ja dann doch sehr, sehr wenig reden und sehr, sehr viel essen. Oh und Gott, ich denke mal, auch ein absolutes Highlight des Jahres. Also eine unendliche Käsegeschichte. Ey, ernsthaft, also ich konnte mir das nicht angucken. Weil mir tat Gregor richtig leid. Da hast du ja echt nach 5 Minuten schon gedacht, der übergibt sich gleich. Und da hat er ja wirklich eine halbe Stunde weitergemacht. Ich habe da so durchgesappt. Ich habe geguckt, okay, ist da immer noch? Bisschen vorgespult, na gut, da ist immer noch. Es ist irgendwie. Ja. Der arme Gregor. Ich habe von Dean's Social Eating mehr gesehen als von Gregors. Ja, ich glaube ich auch. Ja, es kann bei mir auch sein. Auch wenn es echt, ja. Da habe ich mir schon gedacht, ey, der Hund, der isst zu viel, unfassbar. Doch schlecht. Gut, war aber auch viel Brokkoli dabei. Was war noch? Ja, Beards 3. Beards 3, natürlich. Blauke. Wir können uns alle noch erinnern. Es lief ein wenig aus dem Ruder. Hashtag spitze Stifte, fickt euch. Ja, genau. Oh Mann, das war so, also es ich auf jeden Fall lustigste Pen and Paper, was wir bisher hatten. Ich konnte auch drüber lachen. Also ich habe aber mitbekommen, meine Mitgucker fanden das nicht so lustig wie ich. Also ich fand es genauso lustig wie, also ich fand es lustiger und ich fand es insgesamt genauso gut wie sonst auch das Pen and Paper. Das Einzige, was dann halt im Nachgang tat mir Hauke einfach ein bisschen leid, der den Zuschauern im Prinzip mit diesem Live vor Publikum so ein richtig geiles Event bieten wollte und dann unter seinem eigenen Druck quasi ein bisschen zu oft den Humpen angehoben hat. Ja, ich glaube, er kann mittlerweile auch sehr gut damit leben. Ich glaube, dass das Experiment Beards Live ist damit auch gescheitert. Ja, finde ich auch in Ordnung. Also ja, oder Pen and Paper Live, so muss man es vielleicht, also live vor Publikum, weil live ist es ja sowieso, aber. Ja, also ich finde, wir haben ja schon auch ein Spezial, glaube ich, drüber gemacht. Wir haben auf jeden Fall schon ausführlich drüber geredet, also ich glaube, wir alle fanden das jetzt nicht schlimm. Nee, schlimm nicht. fand es ja, wie gesagt, trotzdem sehr unterhaltsam, aber ich kann auch verstehen, wenn man es nicht so cool fand, weil eben natürlich dann das Pen and Paper an sich ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, noch mehr als sonst. War auch, abgesehen von Haukes Ausfällen oder Ausfall, ein bisschen wieder zu viel gewollt und zu wenig dann doch rübergebracht, also in Bezug auf Pen and Paper. Also rückblickend finde ich da sehr schade, dass man dann eben hinterher im Prinzip fast alles wieder rückgängig machen musste. Und dass das dann auch so lange, das hat ja im Prinzip den kompletten vierten Teil dann eingenommen. Das fand ich halt sehr schade, aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Genau, jetzt kommen wir nämlich auch langsam zu den Themen, die wir schon aktiv hier besprochen haben. Ja. Aber was war da denn jetzt noch? Da war noch Ranked. Oh, eine Leidensgeschichte. Haben wir auch viel drüber gesprochen. Ranked ist natürlich für mich persönlich auch so ein ganz blödes Thema, weil ich es erst überhaupt nicht mochte, dann kam Pro Clubs, das fand ich cool. Und jetzt ist Pro Clubs weg und deswegen finde ich es jetzt wieder scheiße. Ich schaue es nicht tief. Aber manchmal ist es ganz witzig, wenn die ein bisschen ragen und so. Wenn ich dann irgendwo sehe, oh, das war witzig oder so, dann schaue ich mir das nochmal an. Aber so von mir aus, ja. Also es kann ruhig bleiben, aber muss jetzt nicht sein. Was war so? War noch was? Nö, das war alles, was ich jetzt hier notiert hatte. Ja. Wir haben ja drei größere Sachen, aber... Ja, wir haben halt im Prinzip eigentlich zu allem schon was gesagt im Laufe des Jahres. Genau. Ja, wollen wir dann einfach mit dem August fortfahren? Ja. Da hatten wir nämlich ein Format, was glaube ich auch nach einer Folge oder so wieder eingestellt wurde, The Real Virtuality. Die Beans waren auf der Gamescom 2016. Wir müssen reden, startete in die zweite Staffel mit neuem Setting. Es gab ein kleines Shitstürmchen zu Gino und Flo, die auf der Gamescom legendäre RWTV-News gemacht haben. Stimmt, ja, die dann relativ schnell wieder weg vom Fenster war. Genau. Und dann gab es noch den YouTube-Umzug. Ja, da ist ja doch ein bisschen was gewesen. Da war ja was. Genau. Ja, also die News hätte man, glaube ich, nicht gebraucht. Aber gut, dazu ist, glaube ich, auch alles gesagt. Ja, es können ja dann mal Lukas und Stefan ein bisschen was dazu sagen, weil genau. Über die anderen Themen haben ja Max, Flo und ich schon im Podcast gesprochen. Also könnt ihr gerne eure Meinung kundtun. Ja, also Gamescom habe ich dieses Jahr relativ wenig gesehen. Das, was ich gesehen habe, war, ich sag mal, der mittlerweile fast schon bunte Standard von den Boden auf der Gamescom. Und dementsprechend auch ziemlich gut. Viel gemacht haben sie dort. Und alles in allem war das eine ganz runde Sache, finde ich. Mhm. Ja, also ich finde insgesamt, ja, Gamescom ist immer toll. Hat mich letztendlich dann auch ein bisschen im Nachhinein geärgert, nicht da gewesen zu sein. Mal gucken, ob es im neuen Jahr dann anders wird. Ja, wir müssen reden. Oh ja! War ein schönes neues Setting oder ist ein schönes neues Setting. Ich hoffe tatsächlich jetzt mit der anstehenden Kürzung auch darauf, dass es noch mehr, ja, mehr zum Talk wird und weniger zum irgendwelche Anrufe rufen an Format, weil ansonsten war das an der Bar und mit den Gästen und mit den Einspielern, die es da auch gab, mit den Datsen, sehr, sehr schön gemacht und ein tolles Format. Ja, also da muss ich kurz einhaken, genau das neue Setting von Wir müssen reden finde ich nämlich auch super. Und ja, also das ist eine klare Steigerung zur ersten Staffel. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, beziehungsweise jetzt bei der letzten Folge, dass halt das früher auch ein komplett anderes Format war, wo das halt stimmt. Sachen zerstört wurden und Leute angeschrien. Das hat sich schon doch merklich verändert. Das stimmt schon, aber es gab auch, glaube ich, am Anfang sehr viel Kritik. Es hatte natürlich seine Fans, aber da waren ja wirklich viele auch ja fast schon ein bisschen beleidigt, wenn da ja Gunnar in seiner Rolle blieb. Ja. Ich möchte auch nochmal an das WMR-Bundeswehr mit Flo und Gunnar erinnern. Eins der Tiefpunkte auf dem Sender, meiner Meinung nach. Debüt von Flo auf dem Sender sogar. Der hat einen schweren Start gehabt. Aber ich mag Flo eigentlich. Also nicht nur, weil er denselben Namen hat. Ich mag ihn auch, aber die News und das Bundeswehr WMR hat schon so seine Fehltritte gehabt. Ja. Da gab es ja diese lustige Parodie, wenn Flo gar nicht mit Bier im Bild zu sehen war, haben Leute spekuliert, dass es einfach nicht der echte Flo ist. Wobei ich ja sagen muss, diese ganze Flo 4-Geschichte war dann wieder nicht so mein Thema. Nee, da habe ich mich aber ehrlich gesagt auch nicht so intensiv mit beschäftigt. Ich glaube, die beiden sind einfach. Ich kriege das immer mal wieder nur so mit, dass das wird ja immer mal wieder so ein bisschen aufgegriffen, das Team Flo 4 und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, kaufe ich denen nicht so ab. Also bringe ich mal auf den neuesten Stand. Die sind dann einfach nur, also entweder total dicke Kumpels oder so ein bisschen mehr, wissen wir nicht. Bär? Was? Mehr, habe ich Also einfach, die sind dann einfach so total nett zueinander. Wie soll man das beschreiben? Keine Ahnung. Also es ist quasi so Gossip-mäßig. Ja, Shipping. Genau. Genau. Na gut. Also was ich jetzt nochmal zur Gamescom sagen wollte, also da fällt mir halt irgendwie so ein cooler Moment, wo ich mit Lukas im Forum geschrieben habe, während ich auf der Gamescom war. Ach ja. Und ich bei dem Bohnen am Stand war und versucht habe, irgendwie sowas zu sehen. Das war irgendwie. Genau, und ich habe lustige Screenshots zurückgeschickt. Und da war ich sogar mit Lukas im TS, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie ganz cool. Das war auf jeden Fall witzig. Also da, genau, also Gamescom fand ich cool. Fand ich sehr cool. Auch der schlafende Simon haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Provokant. Ja, ich glaube, es ist ein Lebensziel, in einer Live-Sendung einzuschlafen. Das kann ja sein. Aber das schaffen wir auch noch. Um jetzt hier mal knallhart das Gegenteil von einschlafen, nämlich die Progression aufwachen hinzukriegen. Nein, ja, YouTube-Umzug. Wacht also endlich auf, ihr Schlafe. Zum einen der Abend mit viel Programm, mit meiner Meinung nach einem fantastischen, ja, einer fantastischen Idee für den Umzug, tatsächlich da auf Facebook, auf weiß ich nicht was, auf Tele5 und dergleichen parallel live zu sein, das was man sich ja auch nochmal im Nachgang angucken konnte und im Nachgang erst dann wirklich verstanden hat, wie großartig das war. Ja. Dann einem sehr unterhaltsamen Die Entstehung von Beanie. Genau, die Entstehung von Beanie, aber auch, wenn ich mich richtig erinnere, war das der Abend, wo auch Jan Köppen ja den Lokführer der Liebe gemacht hat. Mhm. Dann gab es noch dieses komische, wir spielen irgendwas mit Aurel Merz und so, wo sich Aurel komplett angemalt hat. ja, und ansonsten könnte das ja auch jetzt nochmal der Punkt sein, nach fast einem halben Jahr zu sagen, was denken wir denn jetzt von YouTube? Was halten wir denn vor Umzug im Nachhinein? Die Pessimisten würden jetzt sagen, ja, der Anfang des Untergangs. Und ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so weit von weg. Also den Untergang möchte ich nicht heraufbeschwören, aber ich halte jetzt den YouTube-Umzug auf jeden Fall für die größte Fehlentscheidung, die Bohnen bisher getroffen haben, meiner Meinung nach. Also nicht nur, dass man sich auf eine Plattform begeben hat, die im Live-Sektor ja nicht existent ist auf dem Markt, sondern auch, dass dadurch, ich weiß auch nicht, allein dieses Feeling, was Chat vorher hatte, ist meiner Meinung nach komplett verschwunden. Ja, und ich denke, einfach viele Leute, also der Rückgang um 40% in den Live-Zuschauerzahlen wird mit Sicherheit einen großen Teil dieses Umzugs zu verdanken haben. Denn wir hatten es, glaube ich, auch schon besprochen, als wir über den Umzug direkt gesprochen haben. Wir als aktive Fans haben kein Problem damit, uns ein neues Lesezeichen anzulegen. Aber der Zuschauer, der vielleicht mal auf Rocket Beans einmal in der Woche reinseppt, dem ist der Aufwand einfach zu groß. Der denkt, oh, die sind nicht mehr auf Twitch, ja, gucke ich halt was anderes. Und ja, ich glaube, diese Entwicklung wird in den nächsten Wochen und Monaten ganz, ganz wichtig, dass die Bohnen das irgendwie schaffen, rückgängig zu machen. Nicht, dass man zurück umzieht, sondern dass man neue Anreize und neue Zuschauer irgendwie auf den sehr schlecht platzierten YouTube-Stream bringt. Kann man natürlich jetzt schwer gegen argumentieren. Ich kann halt nur sagen, für mich persönlich ist der Umzug immer noch positiv, weil ich einfach diese Rückspulfunktion so super finde und generell nicht so viele Probleme habe mit dem. Also es gab ja jetzt in den letzten Monaten wirklich krasse Probleme mit dem YouTube-Stream. Davon war ich selten betroffen. Natürlich, wenn ich betroffen war, hat es mich sehr gestört, aber und kann dann auch verstehen, dass die Leute abschalten, natürlich. Ja, aber wie gesagt, also gerade durch dieses Rückspul-Feature, was ich wirklich intensiv nutze, ist es für mich irgendwie immer noch ein positiver Umzug, wenn auch aus Sicht der Bohnen natürlich dass man das nicht so konstatieren kann. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich bin auch Fan der Rückspulfunktion. Hab selbst bei YouTube weniger Lag-Probleme oder sonstige Probleme wie bei Twitch. Und wie schon gesagt, insgesamt hat es dem Sender wahrscheinlich bisher nicht gut getan. Und wenn YouTube nicht ein bisschen investiert in Werbung für ihre Live-Kanäle und so weiter, wird es wahrscheinlich auf Dauer sehr schwierig, so bestehen zu bleiben. Ja, ich sehe auch im Moment, ehrlich gesagt, keine Möglichkeit, dass man das auf YouTube auf lange Sicht so weitermachen kann, weil von YouTube scheint ja nichts zu kommen. Also. Ja. Naja, und es ist halt auch schwierig. Man merkt halt auch, man kann irgendwie man tut sich sehr schwer, die Leute zurückzuholen. Es gibt immer mal so Events, wo man dann auch wieder merkt, okay, da kommen jetzt Leute, die sich das angucken, die sonst nicht live gucken. Die sind dann aber auch ganz schnell wieder weg, sobald dieses Event vorbei ist. Und ja, irgendwie, die Leute bleiben nicht hängen. Ja, wobei man jetzt vielleicht auch nochmal den allgemeinen Rückgang der Zuschauerzahlen vielleicht auch auf eine gewisse Übersättigung abbilden müsste. Und ich glaube, die Diskussion führt ja allgemein halt deutlich zu weit. Klar, Übersättigung würde ich dir recht geben, aber ich glaube gerade, dass man diesen relativ schlagartigen Rückgang dann mit dem Wechsel hatte, lässt sich ja schlecht wegdiskutieren. Ja, ich glaube, man hat einfach die eine Stunde in der Woche Zuschauer alle verloren durch den Wechsel. Das ist so meine Theorie. Mhm. Weil ich würde mir, das ist ein ganz gutes Beispiel, wenn Bonjour jetzt auf Hitbox umziehen würde von Twitch, würde ich da auch nicht hinterherziehen. Keine Ahnung. Und wenn bei den Bohnen ein Format geschaut wird, dann. Und ich meine, selbst die Übersättigung, klar, die trifft auf jeden Fall zu, weil die Zahlen auf dem YouTube-Kanal sind ja auch zurückgegangen. Ja. Das heißt, das ist schon logisch, aber es ist halt nicht, ich weiß nicht, wie ich auf den Stream komme, schnell, ohne mein Lesezeichen. Oh, ich weiß es mittlerweile, aber es ist, weil wenn ich über meine App gehe, gehe ich meistens auf Gaming und dort gehe ich zweimal nach unten, dann bin ich bei Live und da ist es eigentlich meistens der erste Eintrag. Genau, aber dieses zweimal nach unten gehen ist vielen Leuten halt schon zu viel. Ja gut, also ich sag ja nur, ich weiß mittlerweile, wie ich schnell dahin komme. Ich fand auf jeden Fall das Event zum Umzug ziemlich cool. Der Umzug an sich für mich hat jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht. Also ich bin natürlich auch mit umgezogen. Ich finde die Rückspulfunktion gut. Im Chat habe ich mich sowieso im doppelten Sinne noch nie beteiligt. Also ich schaue manchmal so durch, aber ich schreibe da eigentlich nur ganz selten was. Hat keiner verstanden. Doch, habe ich verstanden. Fand ich aber nicht. Wie bitte? Gut. Oh. Was hast du? Nein, ich meinte, mein Witz, weil ich gemeint habe, im doppelten Sinne. Könnt ihr euch in der Rückspulfunktion nochmal anschauen? Ja. Diese Podcast direkt mit inhalten. Genau. Super. Deswegen gehen wir jetzt knallhart einfach zum September über. Da bin ich erbarmungslos. Knallhart. Durchgenommen. Genau. Nee, der September startete mit etwas, das sich DuckTales nannte. Bundesliga kehrte mit Staffel 2 zurück. Das DATS-Format, welcher Mitarbeiter bin ich, startete mit Marco. Das war dieser Fail, Spoiler. Oder? Ja. Ja. Genau. Spoiler-Match. Beans vs. Donkey Kong fand statt. Es gab ein neues Musikvideo mit Uke Wosse, Die schlimmste Zeit. Oh Gott. Das Nerdquiz Comic Special fand statt. Spiele mit Schmerz kehrte zurück und das Sommerfest fand Ende September statt. Oh, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Kannst du das erste nochmal sagen, bitte? Das erste war DuckTales. Cooles Format. Supergeil. Ja. Supergeil. War cool. War so ein Ding, wo ich auch irgendwie, es fing an, man guckt irgendwie rein, denkt sich, naja, mal gucken, wie es wird, und dann konnte man einfach irgendwie nicht mehr weggucken. Ja. Das ist wie ein Autounfall. Ja. Wie ein Autounfall, aber in gut. Ein guter Nee, also ein schöner Autounfall. Gerne wieder, nicht wöchentlich oder so, aber so als Event, wenn die drei nochmal zusammenfinden. Vor allen Dingen ist das ja auch, glaube ich, als Ersatz dafür gekommen, dass irgendwas ausgefallen ist an dem Abend. Relativ spontan von den drei geplant. Und dazu, es war so mein Talk-Highlight des Jahres, würde ich mal sagen. Ist so ein bisschen wie Almost Daily früher, wenn man so will, gewesen. Genau, stimmt. Das Feeling hatte ich auch. Und diese Location dann noch oben auf dem Dach mit dem ja, jetzt nicht so besonders geilen Ausblick über Hamburg, aber es war halt einfach mal was anderes als der schwarze Vorhang im Hintergrund. Und daher sehe ich das schon sehr, sehr positiv. War vor allem viel zu schnell vorbei dann. Das stimmt, ja. Aber durch das Format haben dann auch Florentin und Lars, glaube ich, auch nochmal einige Fans für sich gewonnen. Die, weil sie da ja gezeigt haben, dass sie auch anders können als in verflixte Klicks. Ja, das kann sein. Ja, würde ich dir recht geben. Das ist sowieso ein Punkt, den wir irgendwann mal besprechen sollten, so nochmal einen Rückblick darauf werfen, so die Beliebtheitskurve von Florentin zum Beispiel, der ja nach dem ersten Chat-Duell und dann noch bei Beans on Rice etwas von der Community abgestraft, Beans on Ice, so von der Community abgestraft wurde, aber sich dann so kontinuierlich in der Beliebtheit nach oben gearbeitet hat und jetzt, glaube ich, für den Freitag schon unverzichtbar ist, würde ich mal sagen. Ja, würde ich dir recht geben. Was hatten wir denn noch? Ja, es gab viel. Bundesliga ist vielleicht mein Thema. Ja, natürlich cool, dass es weiter da ist. Es wurde ja verlängert, glaube ich, direkt zur neuen Staffel. Das fand ich zumindest zu dem Zeitpunkt hat im Format sehr gut getan, weil man mit den vier Leuten dann doch relativ viel zu sagen hatte. Ralf damals ja noch regelmäßig dabei, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also, aber ich glaube, da muss man jetzt nicht viel mehr sagen. Es hat sich deutlich, in meinen Augen deutlich gebessert zur zweiten Staffel. Das Format, also das Studio, da lässt sich drüber streiten, das ist irgendwie so ein bisschen steril jetzt, aber ich finde das nicht so schlimm. Ja, aber die Expertise mit den zwei Leuten, das ist natürlich, und vor allen Dingen mit Tobi direkt mit in der Runde, hat sich gesteigert, bin ich der Meinung. Stille. Ja, Bundesliga. Nee, würde ich eigentlich uneingeschränkt zustimmen. Also, dass Ralf nicht mehr dabei ist, schade. Aber ich habe mir schon immer so ein bisschen gedacht, so... Irgendwann ist er weg, ja. Ja, ob er jetzt bei Sky gelandet wäre. Also ich meine, er hatte sogar die EM-Spiele bei RTL, so als... Die deutschen Länderspiele für die Qualifikation bei RTL. Genau, genau, da hat er schon quasi so diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Co-Kommentator. Ja, er hat ja nicht mitkommentiert, sondern so die Vorlagen gegeben und die Infos an den... Keine Ahnung. Ja. Da dachte ich mir schon, ja, den werden wir wohl in Zukunft nicht mehr so oft sehen. Und da ist dann diese Verpflichtung von The Zone kam, dann habe ich mir schon gedacht, ja, das... Müssen sich die Beans einen neuen Profi heranzüchten. Genau. Also bei mir ist natürlich Ralf jederzeit noch willkommen, also wenn er natürlich Zeit hat. Ja, also es wurde ja auch, glaube ich, von Tobi schon so ein bisschen angeteased, dass er noch lange nicht irgendwie abgeschrieben ist und dass er auch im neuen Jahr noch ab und zu dabei sein soll. Ja, können wir auf jeden Fall gespannt sein. Was hatten wir denn noch im... Welcher Mitarbeiter bin ich? Beans vs. Donkey Kong. Die schlimmste Zeit. Ja. Also wir haben ja Comic-Special, Sommerfest, Spiele mit Schmerz. Wir haben ja schon über Donkey Kong haben wir vorhin ja schon so ein bisschen geredet, dass uns das jetzt nicht so toll insgesamt in Erinnerung geblieben ist. Doch, die Deko war grandios bei Donkey Kong, meiner Meinung nach. Ja, dieses Dschungelflair war ganz schön, ja, aber da bleibt dann leider auch nichts. Also bei mir ist leider sehr wenig Positives hängen geblieben. Klar, das Set war schön, aber ich hätte mir lieber ein paar Bohnenmomente gewünscht. Ja. Ich finde es eigentlich ziemlich witzig. Donkey Kong. Also ich fand es halt witzig, wie schlecht sie gespielt haben. Ja. Also das, ich weiß nicht, mich hat das schon irgendwie unterhalten, dass sie einfach nicht weitergekommen sind. Und dann musste irgendwie Miriam kommen und das mal regeln. Also ich habe da irgendwann mal reingeschalten und dann wieder abschalten nach kurzer Zeit. Weiß ich nicht. Es gibt ein Donkey Kong-Spiel, was ich cool fand, was sogar zu meinen Lieblingsspielen gehört, aber das wurde dort nicht gespielt. Es gab ja dann auch so Gemecker, so dass die Leute halt irgendwie nicht Kraft haben, wie man richtig abspeichert oder dann irgendwie nur mit null Leben oder so irgendwann mal abgespeichert haben. Und dann für den nächsten war das natürlich völlig beschissen. Aber ja, ich weiß, also irgendwie hatte das doch so eine Komponente, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, aber so dieses Scheitern zu sehen. Also wie gesagt, es liegt wahrscheinlich auch so an der Erwartungshaltung, ob man jetzt denkt, also die anderen Beans versus haben ja eigentlich schon gezeigt, dass ja man dann teilweise vom Spielerischen nicht zu viel erwarten darf. Ja, muss man zu welcher Mitarbeiter bin ich wirklich was sagen? Nee, guck das Best of Beans 2016. Ja, genau. Das ein kleiner Fail gewesen und ja. Ja, ein kleiner, großer Fail. Ja, zu Spiele mit Schmerz und dergleichen haben wir jetzt auch schon was gesagt, glaube ich. Ich glaube, da sind wir alle froh, ja, dass es wieder da ist. Hatten wir, glaube ich, alle gut aufgenommen und selbst Flo kann da Matteo ertragen. Nö, ich habe das Format noch nie geguckt. Okay, das was hatte ich erwartet? Aber auch nein, schon alleine wegen der Besetzung und der Prämisse, die mir nicht so gefällt. Ich muss sagen, ich kann mit der Prämisse gut leben, auch wenn das natürlich man anmerken könnte, dass das etwas billige Unterhaltung halt einfach nur halt ein bisschen Schmerz erzeugen ist, aber es ist wirklich unfassbar unterhaltsam und ich bin sehr froh, dass Mendel dieses Format mit so viel Nachdruck organisiert und pusht. Möchte jemand was zum Sommerfest sagen? Ich wollte jetzt gerade noch was zu Spiele mit Schmerz sagen. Ich auch. Weil ich dir da eigentlich nur zustimmen kann, dass es einfach super unterhaltsam ist. Aber es ist ja nicht nur, eigentlich geht es auch gar nicht so sehr um, also für mich geht es nicht so sehr um die Strafen. Also es ist natürlich witzig zu sehen, aber es geht vor allem darum, dass halt die drei, die da dabei sind, einfach so miteinander diesen Beef haben. Das war der Hund. Bisschen gekrummelt. Jetzt machen wir aber noch das letzte Feld voll, in dem Mona Gino anschmachtet. Nein. Ich wollte als Highlight mein, also wir haben ja in so einem Redaktionsplan noch irgendwie geschrieben, Highlight 2016. Und ich wollte da ja sagen, dass Donny zu den Boden gekommen. Aber ja, spielen wir jetzt, und zwar, dass die Leute halt einfach was zu verlieren haben. Also die sind dann einfach mehr bei der Sache, bei dem Beef und auch irgendwie so emotionaler dabei, weil sie wissen, okay, scheiße, wenn ich jetzt verliere, muss ich eine Chili essen oder was weiß ich, Schweineschmalz essen. Es geht noch emotionaler als in Royal Beef. Ja, definitiv. Also ich kann vielleicht mal eine kleine Anekdote zu dem letzten Spiel mit Schmerz erzählen. Ich hatte wirklich Schweißperlen auf der Stirn, weil also die Challenge wäre gewesen, also Zitat, auf Reißzwecken stehen. Und ich erst mal so, what the fuck, Reißzwecken, das ist der Tod. Und Mendel sagt dann noch, ach, überhaupt kein Problem, ich springe von dem Stuhl noch da drauf. Und ich denke erst mal, warum macht er das? Und im Endeffekt hat sich dann zum Glück rausgestellt, er hatte Heftklammern oder hatte diese Klammern gemeint und nicht diese Zwecken, weil die Zwecken sind ja die mit dem, die man in die Wand drückt. Ich verstehe aber auch nicht, wieso das so viele Menschen nicht verstanden haben, weil da muss man ja schon aktiv nicht zuhören. Warum? Sie haben Heftzwecken gesagt. Nee, also es war für mich schon sehr, sehr klar, aber naja. Nee, also ich habe das auch so verstanden wie Max. Also ich hatte auch so dieses Reißzwecken. Ja, naja, also für mich war das sehr klar, aber... Und ich denke so, hey, der will jetzt da drauf springen, der kann sich die Füße abnehmen lassen danach. Naja. Das ist also schlimmer als Lego. Ist es jetzt auch nicht, es ist ja keine 5 Meter hohe Reißzwecke oder so. Aber im Ernst. Den Fuß amputiert. Aber jetzt mal im Ernst, emotionaler als Royal Beef. Also ich finde, man merkt von, Simon, dass die Leute auf dem Boden liegt und heult. Auf jeden Fall haben sie vorher mehr Angst zu verlieren. Ja. Ja. Okay, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ja. Und die Spiele sind auch ganz cool. Also sie haben ja auch diese Art Beef-artigen Spiele. Also sie hatten jetzt was Nidhogg, dieses Crazy Towers oder wie das heißt. Ich kann Nidhogg nicht mehr sehen. Das fand ich irgendwie so witzig. Ich bin wirklich, also ich hab damals diese Royal Beef-Folge, diese legendäre gesehen mit Nidhogg, und ich kann es seitdem nicht mehr sehen. Das war einfach zu viel. Ich habe jetzt am Wochenende wird ja auch Beef nochmal alles wiederholt, oder? Wirklich? Ich habe mitgelitten. Nö, also nicht, dass ich wüsste, aber am Wochenende startet halt das neue Beef. Am Samstag fängt es an um 12 Uhr. Royal Beef Staffel 2 Episode 1 und das geht bis Episode 5 bis in den Nachmittag und dann am Sonntag nochmal so ungefähr dieselbe Zeit mit dem Rest. Und Nidhogg kommt um 14:35. Ich werde mir das nicht nochmal angucken. Ich habe echt mitgelitten mit den beiden in den 15 Minuten lang. Sagate! Sorry, ey. Also ich habe selber irgendwann angefangen zu schwitzen und zu denken, oh bitte, lass es zu Ende gehen. Ja, aber ich wollte jetzt einfach nur dazu sagen, dass ich finde, die Schmerzsache jetzt nicht so den Hauptteil einnimmt von dem Reiz dieses Formats. Naja, also mit dem Gesicht den Ventilator aufhalten. Das war schon ziemlich geil. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Folgen. Ja, ich finde es auch interessant, dass sie jetzt halt, haben wir letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, dass sie es mit zwei verschiedenen Teams durchführen wollen. Da kommt jeder mal an den Schmerz dran quasi. Ich denke, so Flo oder so wäre noch ein ganz guter Kandidat, der da auf jeden Fall für zu haben ist. Ja, also wer sich tätowieren lässt für die Sendung. Aber bisher finde ich die Strafen eigentlich okay. Also ich glaube, die größten Probleme hätte ich auch mit dem Ventilator gehabt, weil es einfach diese krasse Überwindung ist. Also ich hätte, glaube ich, Probleme mit Schweineschmalz essen. Ach ja, stimmt. Hatte Matteo ja auch. Spoiler. Was war noch? Ja, da bleibt uns eigentlich noch dieses überragende Sommerfest. Wieso sagst du das so ironisch? Ja, weiß ich nicht. Also ich fand es furchtbar anstrengend zu gucken, obwohl die Spiele halt irgendwie gut waren. War es halt gab's irgendwie so, ja, mit den Teams und das Ganze wirkte irgendwie so, als hätte niemand Bock darauf und es war auch schon viel zu kalt. Und das war doch mit diesen Votings vorher, ne? Also was dann irgendwie völlig sinnlos war, weil doch alle dabei waren. Ein bisschen, ja. Ach, ich weiß, also ich habe das Sommerfest nicht mehr geguckt, weil es wirklich, das kam so dermaßen früh und es hat mich angepisst, dass man das, weil ich konnte es nicht live sehen und hinterher war es mir dann auch zu blöd, es nachzuholen. Da waren dann auch schon die ersten negativen Stimmen da und so und naja. Ja, 14 bis 17 Uhr war es, glaube ich, an einem Freitag. Ja, toll, bis 16:30 Uhr arbeite ich. Ja, also mich hat's gut unterhalten. Mehr aber auch nicht. Ich fand das erste jetzt irgendwie denkwürdiger, wenn ich so zurückblicke. Ja. Erste war cool. Genau, dann prügeln wir jetzt mal beinhart den Oktober durch. Gino Plus hatte die letzte Folge, die dann erst die 99. dann doch die 100. und dann doch nicht die 100. war. wir haben Beards 4 gesehen. FIFA Pro Clubs startete. Hey. 20 Jahre Tomb Raider. Ginos Gym feierte einen kurzen Eintrag im zwei Folgen, oder? Rocket Beans Universum. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass es schon gelaufen ist. Flo hat's nicht gesehen. Nee, aber irgendwie dachte ich, das würde erst so in ferner Zukunft kommen und ja. Nee, da gibt's schon was Neues, da kommen wir später drauf. Ja, Kliemannsland Beef gab es. Das legendäre Reeperbahn-Festival. Haben wir schon drüber geredet. Beans on Reißzahn 2 war noch da und dann kam halt noch Donny dazu als neue Bohne. Ich habe schon wieder das erste vergessen. Das war das Ende von Gino Plus. Das kann man, denke ich, auch schnell durchsprechen. Ja, cooles Filler-Format. Machen wir jetzt andere Sachen dafür. Ja. Ja, keine Einwände. 100 Folgen ist ja eine Hausnummer. Also sich da zu beschweren. Genau. Wir haben alles gesehen, glaube ich. Ja, und wenn man irgendwas nochmal wissen will, kann man nochmal nachgucken, was man mit seiner Black Roller oder seinem Foam Roller so gerne machen möchte. Ja, Flo, du darfst über FIFA Pro Clubs sprechen. Ja, eigentlich habe ich ja schon dazu was gesagt. Also es ist das einzige Ranked-Format, was ich geguckt habe und eigentlich sogar, also es kam für mich mega überraschend, weil es einfach so, ich habe halt reingeguckt, weil ich dachte, naja, ich guck's mir mal an, der Trailer sah schon so aus, als wenn sie das ernst nehmen und dann gab es ja auch schon so ein bisschen die Ankündigung, dass das jetzt das einzige Ranked erstmal bleibt. Und da wollte ich dem eine Chance geben und es hat mich dann doch sehr gepackt. Es war regelmäßig schuld daran, dass ich viel zu spät ins Bett gegangen bin. Ja, schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja, stimme ich dir absolut zu. Also ist von den Ranked-Formaten neben dem Command & Conquer Red Alert war es, glaube ich, so ziemlich das Beste. Und auch von den regelmäßigen hat es mir eigentlich besser gefallen als Team Limited. Ich möchte mich übrigens nochmal entschuldigen dafür, dass ich in den vergangenen Folgen immer Team Liquid gesagt habe. bin ich etwas E-Sport geprägt und wünsche mir irgendwie, dass sie wie Team Liquid spielen. Aber ich versuche jetzt zu achten, ja. Limited. So. Naja. Stefan, du wolltest irgendwas sagen. Ja, ich wollte eigentlich auch nur, wie Max sagen, Pro Clubs konnten wir schön gucken. War auch regelmäßig das gleiche Team oder höchstens mal einer, der ersetzt wurde. Und ist schade, dass es mittlerweile schon wieder weg ist. Aber ist ja dann mit der Sendeplanreform leider über den Jordan gegangen. Na, vor allen Dingen finde ich das da sehr schade in dem Zusammenhang, weil es diese coole Zuschauerdynamik, sage ich mal, entwickelt hat. Dass einfach die Leute da so involviert waren, auch im Chat, den ich jetzt ja, also selbst das ist eigentlich so ein bisschen das Krasse gewesen. Ich habe normalerweise den Chat immer aus und bei bei Pro Clubs war es dann tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich wird es einmaliges Erlebnis bleiben, da tatsächlich im Chat dann auch selbst mit unterwegs war. Und man hatte die sehr erotische Aufarbeitung durch Poklaps. Das stimmt. Das war auch cool. Genau. Ist so ruhig. Ja, wir sind alle traurig, dass Poklaps weg ist. Oder eingeschlafen. Schweigeminute für Poklaps. Aber wir wissen noch nicht genau, ne? Also einige User haben angekündigt, dass sie, um genau zu sein, eigentlich eine Userin hat angekündigt, dass sie für das Format streiken möchte vor dem Dienstgebäude. Ja, gut. Gab es auch so ein FIFA-Turnier in der Community oder so? Ja, ein Community-Turnier, genau, das gibt's auch. Einmal kommst du da mit? PS4 und einmal für PC, glaube ich, gab's das. Gab's für PC überhaupt sowas? PS4, glaube ich, vorerst. Ja. Nee, ich mach da nicht mit. Ich bin nicht so der PvP-Freund. Aber zugucken ist cool. Also, wobei ich muss sagen, es gibt ja auch diese Pro-Clubs-Vereine, keine Ahnung, wie kann man das nennen, Community-Vereine sozusagen. Und da spiele ich manchmal bei den PC-Leuten mit. Ich verstehe wirklich immer, wenn ich den Namen jetzt höre, seit ich das Video gesehen habe, Poklubs. Ja, okay. Das hatte ich in der betreffenden Folge auch schon mal gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Ich habe Marco irgendwie von einer ganz anderen Seite durch das Format kennengelernt. irgendwie finde ich den jetzt total witzig. Ich habe ja tatsächlich mit Marco zusammen, unter anderem mit Marco zusammen hier im TS die letzte Folge geguckt. Das war sehr lustig. Er konnte nicht reden, weil er krank war ja zu dem Zeitpunkt. Aber es war trotzdem witzig. Du hast mit Marco die Folge geguckt, aber er konnte nicht reden. Naja, es war der. Also hast du die Folge geguckt, Punkt. Na, das war so ein Rudelgucken mehr oder weniger. Und Marco war halt mit dabei und hat immer mal wieder was geschrieben hier im TS-Chat sozusagen. Ja. Ja, sehr spannend. Genau. Ich wollte sagen, damit Mona auch mal wieder zu Wort kommt, Donny ist zu den Bohnen gekommen. Ja, es hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, das ist also mein Highlight. Auf jeden Fall in den Neuzugängen bei den Bohnen. Ich finde das einfach ein lustiger Typ und ich finde, er passt auch super dazu. Manchmal ist er ein bisschen nervig, aber die meiste Zeit witzig. Ja, also ich finde, das ist ein sehr kreativer Mensch und sehr sympathisch und kann einfach irgendwie auch so entertainen und drauf losreden. Also ich bin auch sehr froh, dass er jetzt dann einer der Moin Moin Hosts im neuen Jahr sein wird. Also von den festen Moderatoren. Und er hat jetzt auch sein eigenes Let's Play und so. Also ich finde, er fügt sich da schon so sehr gut in alle Formate ein, auch wenn er manchmal ein bisschen auf dem Schlauch steht. Also wenn man sich das Wasser's Almost Playly Agent Undercover mit ihm anschaut, dann kann man sich teilweise auch nur so an den Kopf fassen. Aber ja, auf jeden Fall finde ich eine tolle neue Bohne. Ja, sympathischer Typ, Entertainer auf jeden Fall. Ist halt nur ein bisschen seltsam gewesen irgendwie mit der Verpflichtung, wo man das Gefühl hatte, man hat ihn eingestellt und dann überlegt, wofür er eigentlich zuständig sein könnte. Mittlerweile sieht man aber, dass er eigentlich in so ziemlich jedes Format passt. Er war ja auch, glaube ich, schon überall mal zu Gast und hat überall irgendwie was zu sagen gehabt und überall auch ganz gut reingepasst und gut mit den Leuten kooperiert. Also er ist bisher wirklich ein Top-Neuzugang. Ja, also bei Bundesliga spielen sich so ein bisschen die Köpfe, wobei ich da sagen muss, wie sagt man das? Ist egal. Die Meinungen, egal, auf jeden Fall. auf jeden Fall, ich kann eigentlich ganz gut leben, auch in dem Format mit ihm. Er ist ein lustiger Typ. Freut mich, dass du gut leben kannst. Also an die Zuhörer nicht wundern, wir wollten das heute allgemein etwas lockerer angehen. Weil wir auch von sonst immer total ernst sind und total hast ja recht, ja. An den Plan halten. Ja. Brauchen wir Bingo-Felder. Ja, wenn jetzt niemand mehr was zu den übrig gebliebenen Themen 20 Jahre Tomb Raider, Niemandsland Beef oder... Hat sich jemand 20 Jahre Tomb Raider angeguckt? Teilweise habe ich ohne mir Ton. Das angeschaut. Ich habe tatsächlich auch reingeguckt. Ja, reingeguckt habe ich auch, aber nicht besonders lange. Sie hatten einen Kuchen, war ja auch der aussah wie Lara Croft. Das war geil, als sie da angeschnitten haben. Und es war ja auch der wohl erste Auftritt von Lara auf dem Sender. Genau. Da halte ich mich jetzt mal lieber zurück. Ja, ich bin mir immer noch unsicher, was ich von der halten soll. Wir haben ja schon unsere Meinung dann mal dazu abgegeben. Also, ich weiß nicht. Apropos Meinung abgeben, was ich noch sagen wollte. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen spekuliert, wer den Montagsslot von Moin Moin übernehmen wird. Mona, Flo, habt ihr da irgendwelche Ideen oder Tipps? Ach so, ich hatte das jetzt so verstanden, als ob das doch da nochmal zufallsgeneriert, wollte ich schon fast sagen, aber also immer mal wieder im Wechsel ist. Oder soll es jetzt einfach eine feste Person sein, die sie aber noch nicht wissen, wer es sein soll? Ja, wussten wir auch noch nicht. Also da haben wir auch drüber spekuliert. Über beide Varianten. Ich hoffe auch, dass es eine abwechselnde Person oder ein abwechselndes Thema oder dergleichen wird. Ja, also ich hoffe auch, dass es einfach, dass sie sich gesagt haben, okay, Montagmorgens hat keiner Bock, also machen wir es so, wie wir Moin Moin auch sonst immer gemacht haben und verpflichten einfach jemanden am Abend davor. So. Ich glaube, ich habe neulich eine Spekulation gelesen, dass es Olli Schulz werden könnte. Aber das glaube ich nicht. Stimmt, das habe ich auch gelesen, weil der wollte ja unbedingt mal eine Morningshow machen. Aber wenn es wird, cool. Aber ja, nee, keine Ahnung. Ich habe da wirklich keinen Plan, wer das sein könnte. Vielleicht Larissa Ries. Hä? Da war mein Tipp mit Uke letzte Woche ja schon besser. Wie wär's denn mit Ingo? Ingo wäre cool. Das wäre geil. Der ist echt gut. Aber ja, um ehrlich zu sein, werde ich sowieso nicht besonders häufig gucken. Es kommt halt zu einer blöden Zeit. Morgen. Nee, aber es ist halt wirklich, es kommt halt zu einer blöden Zeit. Und, ja, es gibt YouTube. Ja, natürlich gibt es YouTube, aber das ist halt kein Format, was ich, also ich gucke das, wenn ich merke, okay, ah, da ist bestimmt ein cooles Thema oder beziehungsweise ich sehe, dass es ein cooles Thema war oder irgendjemand sagt hier, dass mein Moin war super, dann gucke ich es mir an, aber so ist es jetzt nichts, was ich wirklich als Pflichtprogramm mit auf dem Zettel habe. Ich werde einfach irgendwelche Leute bezahlen, die dann Threads aufmachen, die sagen, oh, das war mal total super, Zwecki, dem würde das bestimmt gucken. Total gefallen, nur damit du dir was genau. Ja. Wollen wir zum November übergehen oder habt ihr noch irgendwas, der was unbedingt... so bad November. Ach ja, der dann doch so bad November geworden ist. Irgendwie. Was war denn da nochmal alles? Genau, ich guck mal, also da ist auch tatsächlich dann dafür, dass es der not so bad November war, erstaunlich wenig jetzt hier auf meinem Zettel. Das Klimansland erhält einen regelmäßigen Sendeplatz, soweit so unspektakulär. Gab es nicht auch Beans und Reißzahn wieder? Ja, das war Oktober. Das war schon im Oktober. So. Das war cool. Das habe ich gerade eben auch genannt. Die Teratil-Absetzung oder das unrühmliche Ende von Q&A stand im Raum. Verflixte Klicks kehrte auf YouTube zurück und bekam ein, wie ich finde, schönes neues Tool zur Abstimmung. Dann habe ich hier noch das Beans and Rice Thanksgiving Special stehen und Beards 5 und von neuen Formaten gab es das wahrscheinlich einmalige Hearthstone-Turnier, was auch so ein bisschen unter dem Radar flog und das neue Format Almost Magic. Wir haben im Oktober natürlich die Einstellung des Community-Managers und die unfassbar krasse Änderung seitdem vergessen. Ja, wobei das... Die Änderung besprechen wir jetzt? Okay, nächstes Thema. Q&A wurde abgesetzt. Aber das gab es ja eigentlich auch vor eben nicht mehr. Aber gut. Ja, also weiß ich nicht, womit wollen wir anfangen im November? Beards? Ich würde gerne über mein November-Highlight, nämlich Almost Magic, kurz sprechen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, Almost Magic. Gar nicht. Ich habe es tatsächlich reingeguckt und habe halt nichts verstanden und es dann gelassen. Aber selbst in der ersten Folge, das war doch eigentlich so eher ein Talk und so grobe Erklärungen. Ja, den Talk habe ich tatsächlich nicht so verfolgt. Aber war das doch nicht auch so, es kam eine Folge und dann hieß es erstmal, der und der muss es erstmal lernen und dann kam es irgendwie nicht mehr? Es kam jetzt zwei Folgen. Okay. Zwei oder drei? Also in einer war halt quasi so ein Almost Daily zu Magic, wo sie halt ein paar Karten gezeigt haben und über Sets gesprochen und über Erinnerungen und die zweite war dann halt, spielen quasi. Also ich, im Forum war es dann ein bisschen doof. Ich glaube, Annabelle hatte dazu mal geschrieben, dass wohl der Aufwand einfach zu groß für das Format war. Fand ich halt sehr, sehr schade, gerade wenn man sich halt anschaut, dass es für so ein Almost Daily in Anführungsstrichen schon relativ gute Aufrufzahlen erreicht hat. Finde ich schade und ich glaube auch, dass es damit wahrscheinlich inoffiziell gesagt begraben wird, also mit der Aussage, dass es zu viel Aufwand ist. Ich hätte gern mehr gesehen. Ich hätte endlich, wie bei Panels, mir aber auch gewünscht, dass man wirklich erstmal eine Folge Null produziert quasi, um Leuten allgemein über das Thema Magic so ein bisschen, also das näher zu bringen, so was es verschiedene Sachen gibt. Das hat die erste Folge zwar ganz ordentlich gemacht, aber war dann am Ende vielleicht nicht konsequent genug, um da die Leute bei der Stange zu halten. Also gerne, ich würde mich riesig freuen, wenn Almost Magic irgendwie weitergeht. Aber wahrscheinlich eher nur als Branded Content, anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Ich mag Magic. Ich mag Kartenspiele. Ich mag und auch ich Magic. Mag Steffen und Denzel. Hast du Magic Jewels? Nee, ich habe nur die Karten. Achso, gibt's auf Steam. Kostenlos. Ach stimmt, das hast du ja letztens gespielt, als du uns versetzt hast. Ups. Jetzt erinnere ich mich. Ja, also es gibt auf Steam ein Spiel, das heißt halt Magic Duels und das ist im Prinzip halt einfach Magic Online. Also man muss nicht online spielen, man kann auch gegen den Computer spielen, wer jetzt nicht so Bock drauf hat. Und man kann halt nur seinen Freunden spielen. Und ich fand so Magic, Almost Magic, haben sie ja auch mal in der zweiten Folge dann gegeneinander gespielt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen misslungen. Also das war, glaube ich, jetzt im Dezember, oder? Ja, vor 3 Wochen. Ja, ich weiß nicht, die 3. Folge habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Es gibt keine. Wie bitte? Es gibt keine 3. Folge. Es gibt doch nur 2, Ach so, oder? Ich dachte, du hast gesagt 3 auch. Nee, er hat gesagt, vor 3 Wochen, glaube ich. Ach so, okay. Ups. Ja. Ja, wo dann dieser Kommentator immer so darüber gequatscht hat. Ein Kommentator an sich fand ich eigentlich keine schlechte Idee, aber dass die beiden dann auch noch gesprochen haben. Welcher Kommentator? Da war ein ehemaliger deutscher Meister in Magic. Ja. Deutscher Meister, glaube ich, ja. Der hat das kommentiert. Und die haben beide gegeneinander gespielt mit diesen Premade-Decks, die man halt so kaufen kann. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die hießen, aber Color Dash. Die Kamera ja, von der neuen Edition oder aktuellen Edition Color Dash. Ja, und da haben sie gegeneinander gespielt und hatten dann auch so eine gute Kameraeinstellung, wo sie dann immer die Karte ins Fenster quasi gehalten haben, damit man die Karte sich auch anschauen kann. Und der Kommentator hat das halt begleitet, aber gleichzeitig hören die Mikros von den beiden noch an. Und das war ein bisschen verwirrend teilweise, weil man halt nicht wusste, worauf soll man sich jetzt konzentrieren. Was ich aber ganz gut fand, waren diese reingeschnittenen, ja, Talking Heads-mäßigen Interviews, wo sie dann nochmal irgendwie selber kommentiert haben, was sie jetzt dabei gedacht haben bei dem Zug oder so. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man das jetzt nicht selber gesehen hat. Fand ich aber ganz gut gemacht. Also es hätte auf jeden Fall Potenzial, aber ich weiß halt nicht, wie gut sie einfach auch da drin sind oder wie firm. Ja, so wie sie in der ersten Folge gesagt haben, wahrscheinlich ja, was aktuellen Stand angeht, gar nicht. Klar, diese Einsteiger-Pre-Made-Decks, das ist halt easy, das kann halt, glaube ich, jeder, der die Regeln so versteht. Aber viel mehr könnten wir da wahrscheinlich spielmäßig nicht erwarten. Vor allem, da wir erfahren haben, dass Steffens Mutter alle Karten weggeschmissen hat. Ja, kann er ja bei Magic Jewels. Ja, okay. Aber die muss man doch da. Nicht von Wizards of the Coast bezahlen. Da muss man doch bestimmt auch Booster kaufen. Nö, man kann die sich. Also, man kriegt halt jeden Tag so Quests, also. Wie so also wie Hearthstone quasi. Ja, genau. Und dann steht da irgendwie, weiß nicht, gewinne ein Spiel, in dem du grüne Zauber ausspielst oder so. Und dann kriegt man halt so Goldmünzen oder auch wenn man halt gegen Leute online spielt oder gegen den Computer spielt, kann man sich halt die Booster quasi so erfarmen. Also man muss nichts kaufen. Geht natürlich schneller, wenn man Geld einsetzt. Darum geht's ja bei so Free-to-Play-Modellen. Aber man muss, also ich habe da noch nie irgendwie Geld reingesteckt. Nachricht. Willkommen beim Magic Talk. Sorry, ja. Das ist halt ein Format, das mir eigentlich ganz gut gefällt. Ist ja okay. Ja, aber wird es wahrscheinlich so schnell nicht mehr geben. Ja, mal gucken. Was hatten wir noch im November? Beards, glaube ich, ne? Beards war irgendwie Beards 5. Ja. Oh ja, da habe ich ja schon genug gelobt. Super Abenteuer. War cool. Ich freue mich riesig auf den Abschluss am 27.01. Ich hatte ja auch viele Kritikpunkte, aber insgesamt auf jeden Fall ganz cool gewesen. Mit dem 5. Teil ging dann ja auch die Story wieder weiter, die im 3. und im 4. dann aus Gründen ins Stocken geraten war. Genau, da ging es endlich mal ein bisschen voran. Aber wie schon gesagt, schade, dass die Jungs so vieles nicht gesehen haben, was sich Hauke noch so vorbereitet und ausgedacht hatte. aber das kennen wir ja mittlerweile. Terratil war noch, ne? Das ja, oder allgemein die Q&A-Absatzgeschichte. Ja, ja, Kommunikationspolitik. Eigentlich könnte man Q&A da generell auch nochmal, also dieses Q&A vor allen Dingen, war ja, naja, da gab es vieles, was man kritisieren konnte, glaube ich auch. Das war ja, glaube ich, auch das, wo Anja ja den Festivalsommer so für sich als Erfolg verbucht hat. Wow. Ja, wo man, glaube ich, anderer Meinung sein darf. Ja, also das mit Terratil, das ist momentan ja auch mal nochmal so ein ganz kleines bisschen aufgekommen im Forum jetzt neulich. Fand ich es nicht so schön, wie sie das gemacht haben. Klar, ist wahrscheinlich aus Versehen so passiert, aber er hätte nicht sein müssen. Nee, die Kommunikation war scheiße. Ich denke, da braucht man nicht um heißen Brei drumherum reden. Auch wenn ich dem Format Terratil jetzt keine Träne nachweine, aber für Michael ja. Fand ich das schon... ja. Also ich fand es auch von ihm, sowas auf Twitter dann zu... Also allgemein Kommunikation über Twitter zu führen, finde ich immer nicht besonders zielführend. Ja, aber da habe ich halt auch schon zugesagt, klar, natürlich ist es von Michael nicht so cool gewesen, aber ich kann es schon verstehen, weil es natürlich auch von Anja, wenn auch unfreiwillig, öffentlich angefangen wurde, dass er es dann auch öffentlich weiter austrägt sozusagen. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber ja, kann man sich wahrscheinlich hinterher dann auch nicht mehr beschweren. Nee. Ich gehe auch davon aus, dass auch dieses Q&A mit dafür verantwortlich ist, dass es jetzt abgesetzt wird, beziehungsweise in anderer Form on demand und aufgezeichnet, also nur on demand, wiederkommt, da entgeht man solchen Dingen, wenn man nochmal vernünftig drüber schaut. Das glaube ich auch, ja. Ja, das war ja echt ein Pannen-Q&A, also wenn man sich da mal zurückerinnert, das hatte so Informationsgehalt gleich null. Ja, aber Shitstorm-Gehalt 100%. Ja, eben. Das war schon nicht schlecht. Doch. Eigentlich war das schlecht. Aber. Da hat man anscheinend eine Qualität von Anja. Was ist denn los? Ist der Anja-Hate heute in dir wieder? Also ich meine, ich habe ja auch schon oft genug zum Light Entertainment was gesagt, aber. Ja, also an sich finde ich, also die ist ja sympathisch, so finde ich zumindest, aber ihren Bereich, über ihren Bereich finde ich nicht so viele positive Worte. Oder über ihren Verantwortungsbereich. Ja, gebe ich dir recht. Was gab's denn im Dezember Neues? Ja, im Dezember habe ich mir jetzt nur noch kurz das notiert, was an neuem Format oder wiederkehrendem Format wirklich kam. Da haben wir jetzt auch schon eben ganz am Anfang das ein oder andere angesprochen. Aufgefallen sind mir zum einen Scoop als neues kleines Format mit, wie ich finde, hohem Qualitätswert. Ist da nicht auch die Änderung von Game Plus Daily generell gewesen jetzt genau, im Dezember? Genau, da geht dann die Änderung von Game Plus Daily überhaupt mit rein, wo wir eben Genius Gym übersprungen haben, weil ja auch direkt wieder abgesetzt kam dann Beat Yesterday als neues Mini-Format. Über One-on-One haben wir eben schon gesprochen. Ich denke, das kann man auch so stehen lassen, dass viele sich freuen, dass es wieder da ist und alles sehr schön ist. Und ja, Nachspiel haben wir eben auch kurz angerissen. Kann man vielleicht auch nochmal einen Satz mehr drüber verlieren. Ansonsten das gesamte Weihnachtsprogramm und das, was uns jetzt in den nächsten Tagen noch erwartet, ist da auch natürlich mit drin. Ich muss noch mal ganz kurz zurück, weil wir haben nämlich im November eine meiner Ansicht nach ganz wichtige Sache vergessen, und zwar verfickste Klicks, das obwohl doch, du hast es, glaube ich, gesagt, oder war das? Ja, ich hab's genannt und habe halt nur gesagt von wegen, ja, es gibt jetzt dieses schöne ja, neue okay. Tool. Da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ist besser geworden. Und das war vorher schon gut. Ist ja auch mehr Zeit jetzt, oder? So. Ja, ne, es hatte am Anfang vor allen Dingen eine blöde Position noch, also blöde Position im Sendeplan. Jetzt ist es besser wieder. Jetzt läuft es ja, glaube ich, gelaufen jetzt im Dezember von 19 bis 20 Uhr, glaube ich. Aber gut. Dezember. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das würde ich gleich weitermachen, dass mir diese Änderung von Game Plus Daily sehr gefällt. Auf zweimal die Woche, 2 Stunden. Und dass es auch sehr, sehr gut funktioniert. Wobei ich bin mir nicht sicher, es könnte auch sein, dass es schon im November war, aber fand ich super. Und Scoop ist auch ein cooles Format im Format, wenn man so will. Was ist Scoop? Das sind, wie schreibt man das? Also das ist was Ilias macht das ja immer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und kann das gerade gar nicht schreiben. Das sind einfach so Matzen, oder? Ja, würde ich auch so umschreiben. Also es ist quasi so ABXO in Mini-Form. Genau. Okay, cool. Ja, Game Plus ist auf jeden Fall noch bei mir auf der Liste, um das mal vernünftig nachzuholen jetzt und mir das neue Konzept etwas näher anzuschauen. Ja, generell ist der Dezember ja eher, ich glaube, mit den beiden Allzeit-Tiefs eher negativ. Also bei mir jetzt auch in Erinnerung geblieben, dass der Jahresabschluss hat mich jetzt so ein bisschen versöhnlich gestimmt. Ich glaube aber allgemein, ich will jetzt hier keine Quotendiskussion oder so vom Zaun brechen, aber ich glaube, in den nächsten 1-2 Monaten muss ganz dringend was passieren. Sonst habe ich ein bisschen Angst. Ja, also was Game Plus Daily angeht, das neue Format, finde ich halt, man hat halt natürlich jetzt auch ein bisschen Glück, jetzt im November vor allen Dingen und dann so ein bisschen Dezember auch kamen halt viele Spiele raus. Man hatte immer gute aktuelle Themen und durch die weniger Zeit im Prinzip konnte man das dann auch viel besser füllen und dadurch war es immer sehr interessant. Ja, so sorry, was natürlich jetzt im November noch drunter gerutscht ist, was jetzt nicht erwähnt wurde, weil es ja auch schon viel hier besprochen wurde und überhaupt, ist natürlich insgesamt Game 2. Das stimmt. Das hat ja auch da seinen Start gehabt. Können wir ja auch mit jetzt im Dezember mit besprechen sozusagen. Game 2, glaube ich, sehen wir alle positiv. Da ergänzt sich dann auch gut mit dem gekürzten Game Plus Daily, ja, meiner Meinung nach, weil da eben auch über aktuelle Spiele geredet wird und vorgestellt werden, bloß auf andere Art und Weise. Aber so ist dann ja auch wieder eine Stunde mehr oder eine Dreiviertelstunde mehr in Content auf dem Sender. Ja, und vor allen Dingen hat man an jedem zweiten Tag im Prinzip solche Formate, wenn man so will, redaktionelle Games-Formate. Was hatten wir noch? Ich glaube, damit wäre der Dezember. Ja gut, wir haben vorhin ja schon mal über das Programm, Weihnachtsprogramm gesprochen. Das haben wir ja eigentlich schon abgehakt dann. Genau, ja. Und das haben wir letzte Woche ja auch schon zum Teil angerissen. Ich denke, dazu wurde genug gesagt. Wir wollen ja nicht die Zuhörer jetzt hier 5 oder 6 Stunden belästigen. Können sie sich ja dann irgendwie in Teilen anhören. Ja, ich denke, damit sind wir ganz gut durchgekommen. Wollen wir vielleicht nochmal so als kurzes Fazit so, was euer Highlight des Jahres war? Also meins war ja eben schon, habe ich ja schon erwähnt, das Barbecue-Special von Beans on Rice, weil es einfach eine total entspannte, geile Show war mit super sympathischen Leuten und einer Menge Alkohol. Habt ihr da spontan was, wo ihr sagt, yo, das ist mir jetzt besonders im Gedächtnis geblieben? Ich überlege jetzt gerade nochmal und gehe das nochmal so durch. Also es ist halt super schwierig, da irgendwas rauszugreifen. Ich finde vielleicht es eher wichtiger, irgendwie ein Resümee an sich zu ziehen und zu sagen, dass man sehr stark merkt, dass mit der Übersättigung, mit vor allem, glaube ich, einer massiv gestiegenen Erwartungshaltung und dergleichen, das Jahr 2 viel, viel schlechter im Durchschnitt wegkommt wahrscheinlich, als es das verdient hätte, was neue Formate angeht, was gesteigerten Produktionswert oder wie man das immer sagen möchte, angeht. Ja, das ist eigentlich ein gutes Format, klar, mit ein gutes Jahr mit klar Durchhängern und dergleichen war. Und dass man ihm vielleicht ein bisschen Unrecht tut, gerade wenn man auch hier feststellt, wenn wir das Jahr jetzt durchgegangen sind, wie viel man schon fast wieder verdrängt hat oder gedacht, ach, das war 2016 und das war alles im zweiten Jahr. Ja, auf jeden Fall kein schlechtes Jahr. Klar, über all die dummen Sachen und all die Negativ-Dinge muss man jetzt nicht in den Teppich legen, aber ja, hoffen wir, dass 2017 nicht nur nochmal spannender und interessanter wird, sondern auch wieder erfolgreicher. Ja, also ich würde sagen, mein Moment des Jahres, mir ist jetzt spontan noch einer eingefallen, wäre wahrscheinlich wirklich der Avatar-Moment aus. Nicht der Avatar-Moment, sondern wirklich der Cornetto-Moment aus dem Nerdquiz 2. Oh ja, das war gut. Das war sehr schön. So, mein Highlight ist schon die Ankündigung und die Rückkehr beziehungsweise der Start von Game 2, quasi Rückkehr von Game 1, weil da von Anfang an einfach ein super Gefühl da war. Die Sendung war klasse und zeigt, dass die Boden immer noch solche Dinge produzieren können. Und hoffen wir mal, dass es nach den 12 Folgen, die bis jetzt geplant sind, auch weitergeht. Ja, also da würde ich mich natürlich auch noch anschließen, um mich auf irgendwas festzulegen. Es ist natürlich allein von der Bedeutung das Highlight, auch wenn für mich das Game-One-Feeling gar nicht aufkommt, was ich in diesem Fall gar nicht negativ meine, sondern es ist einfach doch was anderes. Und es ist trotzdem großartig, dass es das gibt. Und ich hoffe sehr, dass Funk das auch über die 12 Folgen hinaus verlängert. Ansonsten würde ich fast sagen, dass man ja sich entscheiden müsste zwischen Beans on Ice als Event und Beans on Rice als neues regelmäßiges Format mit wie ich finde, extrem hohem Unterhaltungswert. Aber wie gesagt, es ist zu schwierig, sich auf irgendwas festzulegen. Also ich glaube, das einzige Mal, dass bei mir bei Game 2 Game 1 Feeling aufkam, war, als Budi und Simon das Format stehend zu moderieren begannen. Ja, stimmt. Von Folge 4 war es, glaube ich. Aber ich finde das gut, dass es nicht dieses Game 1 Feeling in mir auslöst, weil ich Game 1 ja nicht geguckt habe und Game 2 auch mal super finde. Also ich war Giga-Fan und Game 1, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass redaktionelle Games-Formate eigentlich nicht so mein Ding sind. Ich bin im falschen Film. Wieso? Nein, Game 2 ist doch, also Game 2 ist super, da sind wir uns einig. Schöne 45 Minuten in der Woche und ich, was ich ganz schön finde, wir haben ja im Prinzip das gemacht, was die Bohnen auch wieder seit oder vor 2 Wochen gemacht haben, nämlich die Kategorie ausgegraben, haben wir ausgegraben und ja die 2016 nochmal Revue passieren lassen. Habt ihr noch irgendwas oder wollen wir damit die die Besprechung des Jahres erstmal abhaken? Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in eine Pause und sind gleich mit dem, ich will nicht zweiter Teil sagen, aber mit unserem zweiten Thema quasi zurück. Gut, nach dieser kurzen Pause haben wir jetzt leider einen Verlust zu vermelden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gute Stimmung. Wer ist gestorben? Flo hat Mona getötet. Oh. Mona wurde von ihrem Hund attackiert. Nein. Oder von ihrem Freund, wir wissen es nicht. Nein. Ich glaube, wir sollten nochmal anfangen. Nee, das bleibt so drin. Nein, sie musste einfach jetzt leider uns hier in einer Männerrunde zurücklassen. Neue Bingo-Felder. Aber ich denke, sie wird ein paar Kommentare nachreichen, die wir dann irgendwie in die Folge mit unterbringen werden. Genau, also nicht traurig sein. Ist halt leider einfach sehr, sehr schwierig, den genauen Terminplan von 5 Leuten immer gleichzeitig abzustimmen. Wenn dann noch irgendwelche persönlichen Dinge dazwischen kommen. Ihr hattet ja trotzdem 3 Stunden mal alle 5 von uns auf den Ohren. Jetzt sind wir nur noch zu 4. Wer es überhaupt so lange durchgehalten hat. Machen wir nur vor uns. Genau. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das jemals hört im Schnitt. Können wir noch einen Star Trek Podcast machen? Nein, da bin ich auch weg. Fußball. Moment mal. Wir können gerne, was weiß ich, einen Scrubs-Podcast machen oder sowas. Oh ja, da bin ich auch dabei. Okay. Da bin ich dann raus. Verdammt, wir kriegen niemals alle unter einen Hut. Lass uns doch über die Rocket Beans reden. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich glaube, da können wir alle was zu sagen. Lass uns doch erstmal über uns reden. Oder so. Nämlich 6 Monate Beanstalk ist ja auch ein kleines Jubiläum. Ja, kann man ruhig mal klatschen für uns. Also, kann man ruhig weiß mal nicht. ich weiß nicht, was ihr dazu sagen wollt. Auf jeden Fall wollte ich erstmal Danke sagen. Also danke an euch vor allen Dingen. Also euch, die gerade hier sind. Und dann danke an euch, die Hörer. Gerne. Für die sehr, sehr lustige Zeit, die wir hier im Cast hatten oder im Forum, in Diskussionen, im Thread oder in den YouTube-Kommentaren oder mit Leuten am Teamspeak, mit denen man Interviews geführt hat oder. Also ich finde das immer geil, was man halt aus dem Nichts auf die Beine stellen kann, nämlich aus der Idee eines Users, der geschrieben hat, hey, hättet ihr Bock, einen Podcast zu machen, wo man über die Bohnen spricht und dann aus dem Nichts halt einfach jetzt wir mit unseren nie veröffentlichten Folgen so 18, 19 Folgen produziert haben mit einer Gesamtdauer von 35 bis 40 Stunden. Ja, und wir einfach so aus dem Nichts quasi Content produziert haben. Auch wenn es nur für eine kleine Gruppe von Usern ist, aber das ist ja mal egal. Ich habe an anderer Stelle ja schon gesagt, ich würde das auch machen, wenn nur 5 Leute zuhören würden. Ja. Weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Das ist, glaube ich, wie, da will ich jetzt die Bohnen gar nicht irgendwie hervorheben, das ist, glaube ich, wie bei jedem Hobby, ob es jetzt Serien sind, die Bohnen oder irgendwelche Games, die man zockt, wenn man Leute mit gleichen Interessen hat, ist es halt immer geil, darüber zu sprechen. Und so alles, was ich hatte vorher wirklich ein bisschen Angst, bevor wir angefangen haben, nämlich eben genau diese Befürchtung, dass wir zu einem Fanboy-Podcast werden oder dass uns die Themen ausgehen oder dass die Chemie innerhalb der Gruppe nicht stimmt oder sowas. Und das hat sich eigentlich alles ja erledigt nach der ersten. Die Wins sind auch sehr gnädig und geben uns immer mehr als genug Themen. Ja, genau. Also wir haben uns ja mal vorgenommen, so alle zwei Wochen mal eine Stunde oder so. Und ja, wie ihr an den Specials seht und an den regelmäßig überzogenen Folgen, haut das nicht. Klappt halt einfach nicht. Also wir tun unser Bestes, aber was soll man machen? Ja, das wäre so mein grobes Feedback erstmal zu den ersten 6 Monaten. Ich hätte auch noch einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr, jedenfalls so was meine persönlichen Ziele sind, aber vielleicht habt ihr ja noch was so, was euch einfällt. Ja, also ich wollte bei der Gelegenheit mal ganz kurz auch sagen, wie sich das alles entwickelt hat. Also das hat mich persönlich sehr, ja, wie soll ich sagen, überwältigt, ne? Also, dass wir einfach, ich habe am Anfang gedacht, ja, das hören sich vielleicht 5 Leute an oder 3 oder was weiß ich. Und wir haben mittlerweile, also ich habe hier gerade mal kurz die Zahlen vor mir und die Folge, die am meisten gehört wurde, das war halt die direkt vor dem Interview mit Mara, die wahrscheinlich auch durch das Interview mit Mara nochmal so an Popularität gewonnen hat. Das war die 7. reguläre Ausgabe, die hier nur alleine bei unserem Hauptfeed mittlerweile 1055 Aufrufe hat. Und das sind einfach Zahlen, die sind absolut wahnsinnig. Natürlich geht das dann wieder deutlich zurück. Aber selbst, dass uns irgendwie in jeder Folge mindestens 200 Leute, eigentlich sogar 250 Leute hören, das finde ich krass. Also nur auf dieser einen Plattform, da kommt noch YouTube und ein anderer Feed und noch Soundcloud dazu. Weiß ich nicht, ist krass und das motiviert nochmal zusätzlich, auch wenn wir die zusätzliche Motivation sicherlich nicht unbedingt bräuchten, weil wir das natürlich auch gerne machen. Ja, also an der Stelle. Ja, sorry. Ja, passt. Ich wollte eigentlich nur sagen, also an der Stelle auch nochmal von mir ein Danke an die Zuhörer, denn ja, das finde ich ganz cool, dass uns da ein paar Leute wirklich gerne hören anscheinend. Ja, also ich bin ja dann mehr außerhalb des eigentlichen Casts aktiv, sondern im Hintergrund dafür und ein bisschen in der Organisation von dem Ganzen und so weiter. Und es macht auch einen Riesenspaß, mit den 3, also mit Max, Florian und Mona zusammen zu arbeiten, in Anführungszeichen, und immer wieder Termine zu finden, was ja auch teilweise auch gar nicht so einfach ist, wie man jetzt auch sieht. Oder die ganzen Interviews zusammenzubekommen. Da hat Max damals die Hauptarbeit gemacht. Und es ist, wir 5, würde ich sagen, ergänzen uns sehr gut. Und es, wie die anderen beiden jetzt auch schon gesagt haben, es macht einfach Spaß, im Team zusammenzuarbeiten. Wenn es dann noch Leute gibt, die sich das anhören, die sich das auch sogar regelmäßig anhören, auch Leute, die bei den Bohnen arbeiten, die es hin und wieder hören, ist umso schöner. Also das halbe Jahr hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, es geht noch eine ganze Zeit lang so weiter. Ja, ich gehöre hier gar nicht zu, ich putze hier nur. ja, was soll ich jetzt da noch groß zu sagen? Also ich bin ja auch doch deutlich seltener hier tatsächlich zu hören. Es ist ja jetzt schon ein wahnsinniger Zufall, dass ich 2-mal hintereinander hier zu hören bin und vorher fast gar nicht. Nein, es macht immer viel Spaß und ich arbeite gerne an dem Projekt mit und es ist einfach cool, halt darüber, naja, einfach Leute wie euch darüber kennenzulernen und allgemein halt in der Community einfach aktiv zu sein und sowas zu machen. Ich kann natürlich jetzt zum Cast selber nicht so den Inneneinblick geben, weil ich halt, wie gesagt, selten daran mitgewirkt habe. Aber ich kann mich allen Vorreden eigentlich nur anschließen und finde es auch, ja, wahnsinnig cool, dass das tatsächlich Leute hören und wir das nicht nur tatsächlich nur für uns selbst machen. Das ist schon eine ziemlich schöne Sache und vielleicht können wir es ja zum neuen Jahr dann wirklich auch hinkriegen, nochmal vielleicht den einen oder anderen Gast in den Podcast zu bekommen und damit auch nochmal ein bisschen frischen Wind und Da kann man vielleicht anteasen, dass da natürlich schon auch ein bisschen was geplant ist. Ja, wir versuchen unser Bestes oder also gerade im Hintergrund versuchen wir halt unser Bestes und insgesamt ist auch schön, ja, daran mitzuwirken, dass der Cast auch technisch vielleicht ein bisschen noch nach vorne kommt oder jetzt gerade nach vorne gekommen ist, dadurch, dass jetzt nochmal die Mikrofonausstattung auch hoffentlich hörbar besser geworden ist. Sehr guter Punkt mit den Gästen noch, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so. Also gerade was so Community-Projekte angeht, sind wir jetzt eigentlich schon relativ, haben wir schon so... Wir sind durch. So ziemlich, also die Leute, mit denen ich in Kontakt stehe, die haben mittlerweile alle ihr Projektinterview bekommen. Also wenn ich irgendjemanden vergessen habe oder wenn wir irgendjemanden vergessen haben, dann weist uns bitte kurz darauf hin, dann setzen wir uns mit den Leuten nochmal in Verbindung. Weil sonst bleibt uns nur übrig, auf neue Community-Projekte zu warten. Oder Bohnen einzuladen. Klar, ob man Bohnen einlädt. Ich fände es auch mal, ehrlich gesagt, also jetzt schon als Ausblick oder mal als kleiner Teaser, mal ganz interessant, wenn wir eine Folge machen würden, wenn wir irgendwie unsere Hände an jemanden dran bekommen würden, der die Bohnen nicht kennt, also quasi erst was unsere Wichtel auch gemacht haben und übrigens denen mal... Eine sehr beliebte Folge. denen mal zeigen würden, was wir, womit wir uns quasi beschäftigen und zum Beispiel mal eine Folge von irgendeinem Format gemeinsam gucken würden und dann anschließend mit dieser Person halt darüber sprechen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, so jemand im Bohnenkosmos zu finden, aber das fände ich so mal ganz interessant als Special vielleicht oder so. Und allgemein natürlich Tagesgeschehen besprechen, da werden wir immer genug haben. Die ein oder andere Bohne vielleicht mal, mit der wir schon in Kontakt stehen, einladen. Ja, da ist auf jeden Fall was geplant. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr schon was plant, aber sobald etwas fertig ist, wird es auf jeden Fall einen Bohnengast hier geben. Ja, das meinte ich eigentlich auch mit meinem Teaser. Ja, okay. Also ich habe jetzt nicht noch einen anderen in der Hand, so ist nicht. Ja, ich wollte aber noch was sagen und so was ist mir noch eingefallen. Was ich auch sehr cool finde an dieser Zeit, an diesem halben Jahr, das wir jetzt hatten, ist, dass es mir einfach auch so, ich habe vorher noch nie einen Podcast gemacht und das hat mir einfach so Lust gemacht, vielleicht auch mal noch ein paar andere Themen zu besprechen. Also natürlich nicht im Beanstalk, weil das würde nicht passen, aber vielleicht, ja, also Podcast ist irgendwie, macht mir Spaß, könnte ich mir vorstellen, auch vielleicht zu anderen Themen noch welche zu machen in Zukunft, irgendwann. Ja, wenn dann nur nicht die Zeit wäre. Das stimmt. Man muss sich dann eben auch die Zeit nehmen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es macht einfach Spaß, mit anderen Menschen über seine Hobbys zu reden. Ja, gerade wenn man dann in der Bohnen-Community so viele, also die Chance hoch ist, auf sympathische Menschen zu stoßen, macht das Ganze natürlich noch sehr, sehr viel einfacher. Ja. Gut, und was wir jetzt konkret für 2017 geplant haben, Weitermachen, Spaß haben. Also ich hatte ja mal vorgeschlagen, dass man vielleicht dazu übergehen könnte, wöchentlich eine Folge zu machen. Aber das ist, weiß ich nicht, wie die anderen dazu stehen und ob das so kommen wird. Wir werden sehen. Wird wahrscheinlich terminlich sehr schwierig. Ja, genau. Das könnte das größte Problem werden, genau. Inhaltlich wäre das sicher der beste oder der richtige Weg, aber ja, muss halt dann immer klappen. Genau. Ja, vielleicht können wir die Frequenz etwas verbessern oder erhöhen. Ja, das wäre soweit unser Blog Beanstalk Status Quo gewesen, beziehungsweise ein Blick in die Vergangenheit. Ich würde sagen, wir sind jetzt inhaltlich so langsam am Ende angekommen. Wir müssen mal schauen, also wir können euch jetzt noch nicht sagen, wie wir Monas Kommentar irgendwie noch in das letzte Stück eingebaut haben, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns fünf mal gemeinsam. War mal eine etwas andere Folge, etwas mehr Smalltalk, glaube ich, oder hatte ich so das Gefühl, aber das soll es ja auch sein, weil Jahresabschluss hat man ja halt nur einmal im Jahr und dafür fand ich es auf jeden Fall sehr schön, es hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart, danke an alle, die bis hierhin zugehört haben nach. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wie sieht's bei euch aus? Ja, also ich würde vielleicht noch schnell anfügen wollen, weil ich es vorhin so ein bisschen ja auch immer angeteased habe, was ich und vielleicht dann auch Mona noch zu dem neuen Programm und sowas sagen. Das machen wir dann irgendwann im neuen Jahr mal. Und das, also das haben wir jetzt hier nicht mehr mit reingenommen. Aber ansonsten fand ich sehr schön, dass wir hier alle mal zusammengekommen sind, war eine lockere, coole Atmosphäre und hat Spaß gemacht. Dem kann ich mich nur anschließen. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und wir hören uns im neuen Jahr ganz sicher wieder. Genau, spätestens beim nächsten Jahresabschluss. Wir machen nächstes Jahr keine Folgen mehr, nur noch mal. Vielleicht machen wir in der ersten Woche dann die Jahresanfangsfolge. Machen wir nur Spezials. Nee, dann würde ich sagen, beenden wir es jetzt hier. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut. Ciao. Ciao, tschüss. So, wie ihr mitbekommen habt, war ich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr im Beanstalk mit dabei. Aber ich möchte euch natürlich nicht mein Fazit von 6 Monaten Beanstalk vorenthalten, nachdem die Jungs schon ihre Kommentare abgegeben haben. Mir hat die Arbeit mit den Jungs, also mit euch, wenn ihr das jetzt hört, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass es auch immer noch weiter besteht. Also man kennt es ja vielleicht von anderen Projekten, die man irgendwann anfängt. Dann haben die Leute keine Zeit mehr dafür, keine Lust mehr drauf oder ähnliches. Und ich finde, es klappt einfach super mit allen. Mit der Technik haben wir uns ja, wie schon angesprochen wurde, sehr verbessert. Ich hoffe, das ist auch aufgefallen. Und ich wollte auch nochmal ganz lieb Danke an alle sagen, also an alle Beteiligten des Beanstalk, an alle Beteiligten der Community, die sich bereit erklärt haben für Interviews oder die auch uns auch immer wieder im Forum oder über Twitter Feedback dalassen. Und das hilft uns ja auf jeden Fall sehr. Und ich freue mich auch, den Cast weiterzumachen in 2017. Bin mir auch sicher, dass wir viel Gesprächsbedarf haben werden, gerade mit dem neuen Sendeplan. Und da es wohl mit der Aufnahme ein paar Probleme gab, weshalb kein Abschluss da war, jetzt im Schnitt, beziehungsweise im Schnitt gefehlt hat, wollte ich auch nochmal allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017 wünschen und ich hoffe, dass ihr uns weiterhört, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Tschüss!